Kapitel 11. Da die englischen Minister bezweifelten, ob ich die von deutscher Seite unterbreiteten Bedingungen recht verstanden hatte, und eine Eingebung mir sagte, dass es von unschätzbarem Nutzen sein würde, wenn die deutsche Regierung von der Einstellung Englands zu den Vorschlägen Kenntnis erhielt, ehe die englische Antwort auf die von Henderson überbrachte Botschaft formuliert wurde, machte ich nun folgenden Vorschlag: Wenn die englische Regierung zu mir Vertrauen habe, könnte sie mir ihre Einstellung zu den unterbreiteten Punkten bekannt geben und mir gestatten, sofort nach Berlin zurückzukehren, um Hitler darüber zu berichten und festzustellen, wie er reagiere. Hierauf teilte mir Chamberlain mit, dass die englische Regierung sich verpflichtet habe, Henderson bereits am gleichen Tag, das heißt Sonntag, den 27. August, mit der englischen Antwort nach Berlin zu senden. Ich nahm mir die Freiheit zu raten. Henderson solle bis zum nächsten Tag bleiben, damit ich die englische Regierung nach meinem Eintreffen in Berlin noch vor Abfassung ihrer Antwort auf die offizielle deutsche Botschaft genau unterrichten könne, wie Hitler auf die englische Stellungnahme reagiere. Chamberlain fragte, ob ich die Verantwortung dafür übernehmen könne, dass Henderson bis Montag in London bleibe. Darauf konnte ich nur antworten, dass ich eine solche Verantwortung in keiner Weise übernehmen könne, dass ich jedoch bereit sei, sofort zu telefonieren, um Göring zu fragen, ob die deutsche Regierung diese Veränderung akzeptiere. Göring sagte, dass er nicht unmittelbar Antwort geben könne, sondern erst mit Hitler zu sprechen wünsche. Nach einer halben Stunde teilte Göring mit, Hitler nehme den Vorschlag unter der Voraussetzung an, dass mein Bericht zutreffe. Sobald dieser Bescheid kam, beschloss Chamberlain, Henderson solle in London bleiben und ich am selben Tag, sobald die englische Stellungnahme festgelegt und mir mitgeteilt worden sei, nach Berlin zurückkehren, um mit Hitler zu konferieren. Ich folgte Cadogan in sein Arbeitszimmer, wo wir unser Gespräch fortsetzten. Er erschien anfangs recht reserviert und wählte seine Worte mit einer gewissen Vorsicht. Allmählich wurde ihm klar, wie ich die Probleme sah, und da fasste er unter anderem Englands Standpunkt in die Worte zusammen: Die Gangsterpolitik muss aufhören, England müsste seine Forderungen und Vorschläge so formulieren, dass Hitler auf der Bahn, die zum Untergang von ganz Europa führen könnte, aufgehalten würde. Hin und wieder wurde Cadogan zu Chamberlain und Halifax gerufen, nachdem auch ich mit diesen beiden einige kurze Gespräche geführt hatte, informierte mich Cadogan über die Einstellung der englischen Regierung zu den sechs Punkten und legte klar und sachlich die hierbei ausschlaggebenden Gesichtspunkte und Motive dar. Zu Punkt 1 war England grundsätzlich bereit, einen Vertrag mit Deutschland zu schließen, der eine friedliche Entwicklung auf dem politischen und ökonomischen 372-27 August 1939 Gebiet sicherte, es wurde aber betont, dass die Einzelheiten eines solchen Abkommens in besonderen Verhandlungen ausgearbeitet werden müssten. Im Hinblick auf Danzig und den Korridor stand die englische Regierung einer Lösung der Frage wohlwollend gegenüber und empfahl hierfür direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen. Zu Punkt 3 Garantie der polnischen Grenzen glaubte die englische Regierung im Hinblick auf die Ereignisse der letzten Jahre, die von deutscher Seite vorgeschlagene Lösung nicht annehmen zu können, sondern forderte, dass die polnischen Grenzen von Russland, Deutschland, Italien, Frankreich und England garantiert würden. Zu Punkt 4 ausreichende Garantien für die deutsche Minderheit in Polen akzeptierte die englische Regierung Deutschlands Forderung und empfahl, diese Frage durch direkte Verhandlungen mit Polen zu lösen. Den in Punkt 5 präzisierten Anspruch auf Rückgabe der früheren deutschen Kolonien lehnte die englische Regierung ab, ebenso die Diskussion dieser Frage unter den herrschenden Verhältnissen. Cadogan erklärte offen, dass keine englische Regierung unter dem Druck der offenbaren, in der deutschen Mobilisierung liegenden Drohung dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten könne, Deutschland seine alten Kolonien zurückzugeben oder ihm andere koloniale Gebiete zu überlassen. Das Parlament würde nie bereit sein, sich dem Machtanspruch zu fügen und die Frage in einer solchen Lage zu entscheiden. Die englische Regierung sei indessen bereit, die Angelegenheit, wenn die übrigen Fragen gelöst wurden und Deutschland demobilisiert, sofort aufzunehmen und sie versichere, dass sie sowohl in der raschen, geschäftsmäßigen Erledigung dieser Forderung wie in ihrer materiellen Behandlung entgegenkommen würde. Deutschlands Angebot in Punkt 6, das britische Empire zu verteidigen mit der Wehrmacht des Großdeutschen Reiches, wo immer es auch angegriffen werden könnte, wurde auf das Bestimmteste abgelehnt. Ein solches Anerbieten zu akzeptieren, sei mit dem Ansehen und dem Interesse des britischen Reichs nicht vereinbar. Das Gespräch endete so, dass Cadogan und ich übereinkamen, ich solle, nachdem ich mir darüber klar geworden sei, wie Hitler auf meine Mitteilungen reagiere, Botschaftsrat Sir Ogilvie Forbes oder M.A. Höllmann bei der britischen Botschaft in Berlin besuchen und dort über die deutsche Einstellung berichten, damit diese sofort und am besten vor Montagmorgen der englischen Regierung mitgeteilt werden könne. Ehe ich das Vorregistern Office verließ, hatte ich Göring angerufen, um zu bestätigen, dass ich um 19 Uhr nach Berlin fliegen würde. Er äußerte hierauf seine Besorgnis, dass ich so spät startete und im Dunkeln einer Beschießung entweder von englischer Seite oder auf deutschem Gebiet ausgesetzt sein könne. Er bat mich, einen Augenblick am Telefon zu warten. Als er zurückkam, gab er Kurs und Route an, die das Flugzeug über deutschem Boden verfolgen müsste, damit wir genau die 373-27 August 1939 nicht beschossen würden und die Gewähr hätten, dass er sofort Maßregeln treffen könnte, um die Luftabwehr auf dieser Strecke zu unterrichten. Dieser Umstand mag als eine nebensächliche Einzelheit im Ganzen der Ereignisse erscheinen, ich selbst betrachtete ihn damals als ein deutliches Zeichen für Goerings Interesse an der Sache, alle Schwierigkeiten, Hindernisse und Risiken sollten um der Fortsetzung der Verhandlungen willen weggeräumt werden. Abends 23 Uhr und 10 Minuten, traf ich mit Göring zusammen. Es beruhigte Midi, ihn bei guter Stimmung zu finden, und ich ging unmittelbar auf die Sache ein. Herr Generalfeldmarschall, Voraussetzung dafür, dass meine Mission Nutzen bringen kann, ist, dass Sie darauf vertrauen, dass jedes Wort, das ich sage, wahr und der Bericht, den ich gebe, korrekt ist und die Gesichtspunkte, die ich hinsichtlich der Antwort geltend mache, auf meinem Bestreben beruhen, die Lage neutral und sachlich zu charakterisieren. Ich habe niemals früher mit solch großer Verantwortung eine Unterredung geführt, wie ich sie jetzt mit Ihnen haben werde. Damit der von Hitler bei unserer Zusammenkunft in der letzten Nacht klar ausgesprochene Wunsch, mit England zu einer Verständigung zu kommen, erfüllt werden kann, ist es notwendig, dass er sich in Englands Lage versetzt und seine Lebensinteressen versteht. Nachdem ich Göring versichert hatte, mein persönlicher Eindruck sei der, dass Englands Regierung und Volk unbedingt Frieden wünsche und in ehrlicher Absicht handle, aber auch fest entschlossen sei, unter keinen Umständen eine auf Gewalt Politik beruhende Regelung in Europa zu akzeptieren, berichtete ich über die Stellungnahme der britischen Regierung zu den 6 Punkten. Göring kam mit gewissen Einwänden und rieb seine große Nase. Er betrachtete die Antwort als wenig befriedigend und die Situation als äußerst schwierig. Wir sprachen nochmals die englische Stellungnahme genau durch und allmählich zeigte er mehr Verständnis. Zum Schluss sagte er, dass er selbst die englische Einstellung völlig verstehe, aber bezweifle, ob Hitler dies tun werde. Das Gespräch endete damit, dass er erklärte, es sei am klügsten, wenn er Hitler zu einer Unterredung unter 4 Augen allein besuche. Er würde mir dann sofort mitteilen, wenn meine Anwesenheit gewünscht würde oder wenn das Gespräch mit Hitler befriedigend ausging. Er fuhr also in die Reichsgänzelei und ich zurück in mein Hotel. Ich fühlte mich unsicher und beunruhigt. Hatte ich bei der Erläuterung der englischen Stellungnahme ein Argument oder einen Gesichtspunkt anzuführen unterlassen? Was würde die Antwort sein? Ich ging in meinem Zimmer auf und ab und wartete nervös auf eine Nachricht. 1:30 Uhr läutete das Telefon. Anmerkung: Die Ausführungen von Dalerus sind um Phrasen und unnütze Worte so gekürzt, dass ihr Sinn nicht geändert wurde. Die Engländer fertigten eine Aktennotiz über ihre Unterhaltung mit Dalerus. Daran ist, dass sie in deren Schlusssatz selbst das als Maximum der Interessant 374-27 August 1939 polnischen Zugeständnisse bezeichneten, was Hitler seit 24.10.1938 gefordert hatte. DB Nummer 108, Stern in Nürnberg wurde Göring wegen seiner angeblichen kriecherischen Unterwürfigkeit, wie er sie zur Schau getragen habe, Vorhaltungen gemacht. Er antwortete auf die Frage, mussten sie sich so Hitler gegenüber verhalten? Göring, so musste ich mich nicht gegenüber Hitler verhalten, so habe ich mir die nicht gegenüber Hitler verhalten, das sind feuilletonistische Äußerungen des Herrn Dalerus, geschrieben nach dem Kriege. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, würde diese Darstellung sicherlich in dem Budier eine ganz andere sein. Sir David Maxwell Füffe, Herr Dalerus war Ihr Zeuge. Göring, Herr Dalerus wurde nicht als Zeuge über seine Auffassungen in feuilletonistischen Ausdrücken gefragt, sondern ausschließlich über die Tatsachen, die er zwischen mir und der englischen Regierung als Kurier durchzuführen hatte. IMT 9S679, Stern der Kommunist Jacques Sadoul führt in einer Denkschrift aus, Et Natürlich de Monsi, CI Devant S142, um Hitler niederzustilagen, wird die Mitarbeit der UdSSR notwendig sein, wohlverstanden. Sie wird uns, wenn die Stunde gekommen, nicht fehlen, wie mir soeben Suits, der russische Botschafter DV, versicherte. Aber diese Mitarbeit wird uns nicht gewährt werden, bevor die Sowjetunion überzeugt ist, aber nicht durch Worte, sondern durch Taten, von dem Willen Frankreichs und Englands, sich gegen Hitler zu schlagen, gegen ihn einen totalen Krieg zu führen und kein Ende dieses Krieges zu machen vor der völligen Vernichtung des Hitlerismus. Auf diesem Gebiet des gnadenlosen Krieges, wird es unsere, der französischen Kommunisten Aufgabe sein, dafür zu handeln, dass die Stunde der sowjetischen Mitarbeit sehr bald schlägt, und besonders zu vermeiden, dass diese unerlässliche Mitarbeit nicht unmöglich gemacht werde durch Ungeschicklichkeiten von Paris oder durch ein übertriebenes, nicht gerechtfertigtes Misstrauen vor Moskau Stern Staatssekretär V. Weizsäcker bat Botschafter VD. Schulenburg, in vorsichtiger Form festzustellen, erste ob es stimme, dass Sowjetrussland seine Truppen von der polnischen Grenze zurückgezogen habe, zweite ob, wenn dies zuträfe, es nicht wieder rückgängig gemacht werden könne, da 375. Jede in Erscheinung tretende Bedrohung Polens auch von russischer Seite her zur Entlastung im Westen beitragen würde, ja am Ende die Bereitwilligkeit, Polen zu helfen, außerordentlich vermindern könnte. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Rossi in seinem Buche behauptet. A Rossi, 2 Jahre deutsch-sowjetisches Bündnis, S60, Adab 7S302, Stern Reichsaußenminister V. Ribbentrop ruft den deutschen Botschafter von MAKINSEN an und bittet ihn, in der nächsten Unterredung mit dem Duce zu betonen, dass sich Hitlers Bitte um strengste Geheimhaltung selbstverständlich auf den gesamten Schriftwechsel beziehe. Der Außenminister wusste natürlich nicht, dass diesen Schriftwechsel schon der italienische König in Händen hatte. Adab 7 Nummer 344, Sternbotschafter V. Mackensen gab um 9 Uhr Hitlers Brief an Mussolini ab und hatte dann eine einstündige Unterredung mit ihm. Mussolini beantwortete Hitlers Brief am Nachmittag. DB Nummer 109, 110, DB Nummer 111, Sternbotschafter Lorrain telegrafiert an Lord Halifax, während meines heutigen Gespräches um 10 Uhr und 15 Minuten mit Graf Chanel, in dessen Verlauf er mit eurer Lordschaft am Fernsprecher sprach, erzählte er mir von der Freude, die er darüber empfände, dass in diesen kritischen und gefährlichen Zeitpunkten Italien und England wieder einmal eine Basis der Zusammenarbeit gefunden hätten. Er legte dem sehr große Bedeutung bei. Er wollte im engsten Kontakt mit mir bleiben, und selbst, wenn es sich unglücklicherweise als unmöglich ergeben sollte, den Anspruch von Feindseligkeiten zu vermeiden, wünsche er doch, engen Kontakt mit uns aufrechtzuerhalten. Ich brauche die in dieser Bemerkung enthaltene Voraussetzung wohl nicht zu unterstreichen. Ich sprach ihm meine warme Wertschätzung und Mitwirkung aus, DBFP 7 Nummer 383, Stern Reichsaußenminister V. Ribbentrop ruft um 22 Uhr Botschafter V. Mackensen an und beauftragt ihn, den Gerüchten entgegenzutreten, die in Rom auf dem Wege über die italienische Botschaft in Berlin verbreitet würden und eine Entspannung der Lage und die Einleitung von Besprechungen behaupteten. Das Gegenteil sei richtig, denn die Lage spitze sich von Stunde zu Stunde zu. Adab 7 S 301, 376, 27 August 1939 Lord Halifax tratet an Botschafter Lorrain, jetzt im Sinne des gestrigen Telegramms Nummer 327 zu handeln. Er überlasse dem Botschafter die Methode und Art der Darstellung. Er möchte aber hinzufügen, dass die Andeutung in Absatz 2, dass das, was Hitler vorhätte, eine Teilung Polens sei, eine rechtmäßige Folgerung aus dessen Erklärung an Botschafter Henderson wäre. DBFP 7 Nummer 392, in der Erklärung Hitlers vom 25. August, die er an Henderson abgegeben und ihm später schriftlich für seine Regierung übergeben hat, kann die Behauptung von Lord Halifax keine Stütze finden. Stern nach einem Protokoll von M.A. Hadow im Foreigisten Office machte der italienische Militärattaché in London von sich aus ihm gegenüber folgende Erklärung über den italienischen Wunsch nach Neutralität, falls Großbritannien und Frankreich den Konflikt lokalisieren, indem sie ihre Hilfe darauf beschränken, Flugzeuge nach Polen zu senden, da Truppen und Kanonen offensichtlich Polen nicht erreichen können, würde Italien aller Wahrscheinlichkeit neutral bleiben. Aber wenn Frankreich im Besonderen seine Unterstützung für Polen mit Bombardierungen in großem Ausmaß auf Deutschland beginnen sollte, ist Italien genötigt, ohne Zögern auf Deutschlands Seite einzutreten, und wird das tun, weil der Krieg auf diese Weise unvermeidlich ein europäischer Krieg werden würde und Neutrale niemals etwas von den Siegern bekommen. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob das nicht ein Wink wäre, dass Italien, wenn es wüsste, dass einige seiner Wünsche erfüllt werden würden, wieder wie 1915 überlaufen, würde bis zu dem Grade, DBFP 7 Nummer 398, neutral zu bleiben. Sterngraf Czarnöl vermerkt in seinem Tagebuch, er selbst ist heute Morgen zufrieden mit dem Entschluss, am Fenster zu bleiben, nur begibt sich etwas Seltsames. Die Engländer teilen uns den Text deutscher Vorschläge in London mit, von denen viel Aufhebens gemacht wird, wir aber nichts wussten, hundertprozentig nichts. Dabei handelt es sich um einschneidende Dinge. Hitler schlägt den Engländern ein Bündnis vor, oder doch nahezu. Und natürlich ganz ohne unser Wissen. Ich bin entrüstet und sage es. Der Duce ist es ebenfalls, aber zeigt es nicht. Er will noch immer eine, wenigstens zum Schein, solidarische Haltung bewahren. Natürlich verheimliche ich Percy Loiane unsere Unkenntnis und rate, die deutschen Vorschläge nicht zurückzuweisen, sondern Unterhandlungen einzuleiten, wenn zu keinem anderen, so doch zum Zwecke des Zeitgewinns. Wir beschließen, mit Halifax unmittelbar Fühlung zu nehmen, und ich telefoniere ihm. Dies erfüllt Percy Lorrain mit Freude und ebenfalls Halifax, der mir sagt, die Engländer hätten nicht die Absicht, die Angebote 377, 27 August 1939 zurückzuweisen, aber sie wollten die bestehenden Verpflichtungen mit Polen nicht antasten lassen. Von beiden Seiten wird das Telefongespräch mit äußerster Höflichkeit geführt. Die Lage bessert sich also. Bei unserer nachmittäglichen Unterredung finde ich, dass auch der Duce jetzt in dieser Stimmung ist. Die geheimen Verhandlungen in London haben seiner Meinung über die Deutschen einen heftigen Stoß versetzt. Er sagt, Hitler handle so aus Angst vor einer Einmischung des Duce, durch die im letzten Augenblick die Krise gelöst werden könnte, wie es vor einem Jahr in München der Fall war, und er sei neidisch auf sein wachsendes Ansehen. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung zutrifft. Für mich gibt es eine viel einfachere, dass die Deutschen treulos und Lügner sind. Jedes Bündnis mit ihnen wird in kurzer Zeit ein schlechtes Bündnis. Aus London erhalten wir die Mitteilung, dass der Ministerrat beendet ist, aber morgen um 12 Uhr wieder aufgenommen wird, um die endgültige Antwort an Hitler festzusetzen. Attulico hat Ribbentrop um Auskünfte über die Lage ersucht. Er antwortete, es gebe wenig Möglichkeiten einer friedlichen Lösung, und Henderson sei nur nach London gegangen, um eigene Gedanken darzulegen. Kann man ein ärgeres Schwein sein als Ribbentrop? Aber das ist alles ganz gut so, denn das verscheucht die letzten Bedenken, die den Ducei noch hemmten. Heute ist er erleichtert. Er spricht nicht mehr davon, in einem späteren Zeitpunkt einzugreifen. Er sagt, er werde nur das tun, was für uns günstig ist, und erst, nachdem wir in aller Ruhe die weitere Entwicklung abgewartet haben, wer das ärgere Schwein ist, das beweisen außer dem Verhalten Chanels folgende Ausführungen Hitlers in seiner Erklärung an Henderson vom 25. August, wo er als ausdrückliche Voraussetzung für sein großes Bündnisangebot an England die Bedingung nennt, dass seine Verpflichtungen Italien gegenüber nicht tangiert werden, und könnte sich seinerseits auch nicht von den italienischen Verpflichtungen entfernen. Zudem ging Hitlers Erklärung die Italiener vorläufig noch gar nichts an. Stern Adolf Hitler sprach im Botschaftersaal der neuen Reichs-KNZ-Lei zu den zusammengerufenen Reichstagsabgeordneten über die politische Lage. Die Behandlungen mit England seien sehr schwierig und ernst, doch habe er die Hoffnung, noch zu einer Einigung zu kommen. Er sei gewillt, drei Fragen zu lösen, erster die Frage Danzigs, zweiter die Frage des Korridors, und dritter dafür zu sorgen, dass im Verhältnis zu Polen eine Wendung eintrete, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellen. Bericht eines Teilnehmers an den Verfasser. 378-28 August 1939 Professor Dr. Friedrich Grimm hatte von Hitlers Rede folgenden Eindruck, er ließ keine Zweifel darüber, dass er bei weiterer Unnachgiebigkeit der Polen zum Einmarsch die entschlossen sei. Ich entnahm aus seinen Ausführungen, dass er zwar nach einem Einmarsch in Polen mit einer Kriegserklärung Englands und Frankreichs rechnete, aber glaubte, England sei nicht entschlossen, den Krieg wirklich durchzuführen, sondern wenn es die Form gewahrt habe, das niedergeworfene Polen, Professor Dr. Friedrich Grimm, mit offenem Visier, S190, im Stich lassen werde. Sternheide, der Generalstabschef des Heeres, verlegt in seinem Tagebuch die Ansprache fälschlicherweise auf den 28. August und erweist somit erneut die Unzuverlässigkeit dieses Tagebuches. Daher verdienen auch seine Behauptungen über Hitlers Vortrag keine Glaubwürdigkeit. Direkt lächerlich ist der Satz, Hitler begibt sich nicht mehr aus der Hand seiner SS-Berater, Adab 7S473, Sternreich Wirtschaftsminister Funk erließ die Verordnung zur Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des deutschen Volkes, durch die Lebensmittelkarten eingeführt wurden. Ferner erließ er die Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung. DD 7-1 1939 S389F. Montag, den 28. August 1939, Namieu, S372, der englische Historiker Namieu schreibt, um 1:50 vormittags, berichtete Noel, sei er von Beck dahingehend informiert worden, dass angesichts der von Hitler Henderson gegenüber geäußerten Absichten, offenbar am 25. August, die polnische Regierung sich gezwungen sähe, ihre militärischen Maßnahmen durch den Aufruf neuer Reservistenklassen zu vervollständigen. Noel fügte hinzu, dass sich das auf die Kriegsstärke der ersten Infanteriedivisionen zu beziehen schien, die noch nicht mobil gemacht worden waren. Welchen Illusionen man sich in Warschau auch hinsichtlich der Möglichkeit, den Frieden zu retten, hingab, Polen hatte in Wirklichkeit lange vor den Westmächten Mobilmachungsmaßnahmen ergriffen. Vier Divisionen und eine Kavalleriebrigade waren am 21. März und zwei weitere Divisionen und eine Brigade am 14. August mobil gemacht worden. Am 21. wurde eine geheime Mobilmachung der Hauptstreitkräfte durch persönliche Ladungen befohlen. Aber die beiden westlichen Armeekorps an der deutschen Grenze waren davon nicht betroffen. Durch dieses System der Stellungsbefehle wurde die Mobilmachung von 28 Divisionen, 11 Kavalleriebrigaden, der Luftwaffe, der Artillerie und verschiedener Hilfsformationen durch 379-28 August 1939 geführt. Die beiden westlichen Armeekorps wurden am 25. August mobil gemacht. Für den 29. August war eine allgemeine Mobilmachung beabsichtigt, die weitere 11 Divisionen und zahlreiche andere Formationen umfassen sollte. Stern um 17:15 telegrafiert Botschafter Ken ARD an Lord Halifax, bei dem das Telegramm um 19 Uhr eintrifft. Das folgende vom Militärabteil für das Kriegsministerium. Zusätzlich zu den bereits berichteten Mobilmachungsmaßnahmen werden bis heute Abend die folgenden Einheiten vollständig mobilisiert sein, 1.11 Kavalleriebrigaden, Infanterie in einer Stärke von 30 Divisionen und 40 selbstständige Infanteriebataillone, alle Einheiten, die nicht Bestandteil einer Division sind einschließlich schwerer Artillerie, Flakartillerie und Panzereinheiten. 2. Die Konzentration der obigen Truppen ist im Gange und soll bis zum 30 August zu 75 Grad O abgeschlossen sein. 3. Gegenwärtig ist nicht beabsichtigt, den Rest der Armee zu mobilisieren, bevor die allgemeine Mobilmachung erklärt wird, DBFP 7 Nummer 424, Stern verschiedene Polizeistellen und Zollämter melden Polnis die Grenzverletzungen, Beschießungen und Brandstiftungen. Im Kreis Rosenberg wurde eine Feldwehradi überfallen, wobei sich eine größere Schießerei entwickelte. DWB 2 Nummer 470, Stern im polnischen Weißbuch ist unter Nummer 96 folgende Mitteilung des polnischen Außenministers Beat an die polnischen Botschafter in London und Paris zum Abdruck gebracht, der britische Botschafter hat mich über die Antwort, die Herrn Hitler erteilt werden soll, zu Rat gezogen. Ich habe zugestimmt, dass die Reichsregierung benachrichtigt werde, Polen sei zu Verhandlungen bereit. Gleichzeitig habe ich nähere Angaben darüber gewünscht, was die britische Regierung unter dem Ausdruck internationale Garantie verstehe. Ich ersuche Sie, Die ganze Frage dieser Beratung als streng vertraulich zu behandeln, leider fehlen hierzu jegliche Zeitangaben. Stern: Der französische Botschafter Noël telegrafiert 20:10, Paris 22:40, an Außenminister Barnett, FGB Nummer 280, 380, 28 August 1939. Der englische Botschafter hat soeben Herrn Beck von dem wesentlichen Inhalt der Antwort, welche die britische Regierung Herrn Hitler erteilen wird, in Kenntnis gesetzt. Er ersuchte ihn gleichzeitig um Bestätigung dafür, dass Polen weiterhin bereit sei, unter den in der britischen Not genau umschriebenen Bedingungen direkte Verhandlungen mit Deutschland zu führen. Herr Beck, der sich über die britische Antwort sehr befriedigt zeigte, antwortete dem englischen Botschafter zustimmend. Stern: Um 18:15 teilte Botschafter Colundre mit, dass Lipski nunmehr Instruktionen erhalten habe, die ihn ermächtigen, auf indirektem Wege Eröffnungen in Bezug auf eine Regelung der Minderheitenfrage durch Bevölkerungsaustausch zu machen. Der Botschafter habe die Absicht, im gegebenen Augenblick gemäß diesen Instruktionen das Notwendige zu veranlassen. FGB Nummer 278, Sternbotschafter Sir Eric Phipps in Paris telegrafiert an Lord Halifax: Ich hatte heute Morgen eine allgemeine Besprechung mit dem Außenminister. Zweiter. Herr Barnett war gelassen und schien wegen der Möglichkeit der Aufrechterhaltung des Friedens gar nicht hoffnungslos zu sein. Er findet es seltsam, dass Hitler die Mobilisierung von ungefähr 2,7 Millionen französischer Kämpfer zugelassen haben sollte, ohne vorher loszuschlagen. Dritter. Seine Exzellenz ist auch der Ansicht, dass, je länger die gegenwärtige Krise anhalten sollte, umso mehr werde der Friedenswille aller Völker in Erscheinung treten, dies betreffe vielleicht ganz besonders Deutschland und Italien. 4, 5, 6. Schließlich teilte mir Herr Barnett mit, dass, während Herr V. Ribbentrop dazu neigte, anlässlich des letzten Interviews Herrn Colundres mit Hitler, am 26. August, grob zu sein, letzterer ganz ungewöhnlicherweise gelassen war, DBFP 7 Nummer 442, Stern: In einem weiteren Telegramm berichtet er, zufolge dem Direktor für militärische Operationen und Nachrichtenwesen, Zusammenziehung deutscher Divisionen gegen Polen, große Aktivität vom 18. 22. August und nach diesem Datum mehr oder weniger eingestellt, wieder auflebend in der Nacht vom 26. auf 27. und hält immer noch an. Die Schlussfolgerung ist, dass die einleitende Zusammenziehung als Einschüchterungsmaßnahme gedacht war, die fehlgeschlagen ist. Die 381, 28 August 1939 Deutschen sind nun dabei, die Anzahl erforderlicher Divisionen zusammenzuziehen, um ihren Angriff auf Polen zu beginnen. Man schätzt, dass diese Zusammenziehung Freitag oder Samstag, 1. oder 2. September, beendet sein wird. Es liegen daher Gründe vor für die Annahme, dass der Angriff auf Polen nicht früher als gegen Ende dieser Woche stattfinden wird. DBFP 7 Nummer 443, Stern: Sir Eric Phipps berichtet über einen Besuch beim Erzbischof von Paris. Seine Eminenz erklärte, gerade weil Hitler so fanatisch und heftig wäre, müssten wir die Polen drängen, jedes Opfer zu bringen, das mit ihrer Ehre und mit ihrer nationalen Unabhängigkeit vereinbar sei. Er räumte ein, dass wir nicht möglicherweise dabei stehen und zusehen könnten, dass die polnische Unabhängigkeit so unterminiert würde, dass Polen verschluckt werde wie Böhmen und Mähren. Er wiederholte jedoch, dass jede Anstrengung gemacht werden müsste, den Frieden aufrechtzuerhalten, nachdem sich alle Völker sehnten, bisher kein Anzeichen für eine Propaganda der Nazi oder Kommunisten zu dem Zwecke, zu versuchen, Zweitracht zu sehen zwischen unseren beiden Ländern. Auch glaubt er nicht, dass solche Propaganda jetzt irgendwelche Aussicht auf Erfolg haben würde. Der Kardinal hat große Hoffnungen auf Mussolinis Wunsch, den Krieg zu vermeiden und auf des letzteren Einfluss auf Hitler. Er bedauert, dass die französische Regierung vor kurzem nicht mehr getan hätte, den Duce aus Hitlers Umarmung zu lösen. Der Kardinal sieht, DBFP 7 Nummer 444, Stern: In einem Telegramm, das Lord Halifax am Vormittag an Botschafter Sir Eric Phipps nach Paris sandte, teilte er diesem mit, dass er dem französischen Botschafter Corbin unter strikter Vertraulichkeit den Entwurf der Antwort an Hitler zeigt habe. Er habe ihm gestattet, kurze Notizen zu machen, jedoch eingeschärft, dass es nötig sei, nur eine Umschreibung nach Paris zu senden und die französische Regierung aufmerksam zu machen, dass es von äußerster Wichtigkeit sei, die Mitteilung für sich zu bewahren. GI, DBFP 7 Nummer 445, Stern: Der deutsche Geschäftsträger in Paris teilte mit, dass der frühere Ministerpräsident Flandin die Wirkung des Führerbriefes als sehr gut bezeichnet habe, besonders das Beispiel Marseille habe gut eingeschlagen. Allerdings habe er gemeint, die Forderungen gegen Polen seien größer als bisher in Frankreich angenommen, und es fehle eine Erklärung, dass Polen ein unabhängiger Staat bleiben solle und dass ihm der Zugang zum Meer gewährleistet werde. Adab 7 ist 310, 382, 28 August 1939. Ferner meldet der Geschäftsträger, dass in einer Auslassung der Havas-Agentur die Veröffentlichung des Briefwechsels mit Daladier als deutsche Propaganda, der deutsche Verzicht auf Elsass-Lothringen als unerheblich und überflüssig bezeichnet werde. Die deutschen Forderungen stünden in Widerspruch mit der bisherigen deutschen Politik gegen Polen, die Misshandlungen der Minderheiten seien übertrieben. Auslassung ist in Tonart und Formulierung böswillig und wirkt herausfordernd, Adab 7 S 314, ME in einem Bericht des Legationsrats Likus von der Dienststelle Ribbentrop heißt es, der französische Botschafter Colundre hat vertraulich einige Berliner Auslandsdiplomaten, darunter auch den belgischen Botschafter, über den Verlauf seiner letzten Unterredung mit dem Führer in Kenntnis gesetzt. Es wäre eine außerordentlich ernste Aussprache gewesen, die außerdem auf beiden Seiten mit größter Offenheit geführt worden sei. In dieser Unterredung habe sich Colundre von der absoluten Entschlossenheit Hitlers überzeugen müssen, auf der Grundlage seines Briefwechsels mit Daladier das deutsch-polnische Problem jetzt zu lösen. Der Führer habe in dieser Unterredung zugegeben, dass im Falle der Einmischung der Westmächte ein fürchterlicher Krieg in Europa entbrennen werde. Der Führer habe selbst ein durchaus pessimistisches Bild von den Wirkungen eines großen europäischen Krieges gegeben und dabei sogar auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Trotzki der Gewinner sein könnte. Von Russland habe der Führer nicht gesprochen. Colundre habe versichert, er habe seinen persönlichen Eindruck wie auch den Eindruck des Gespräches mit dem Führer natürlich nach Paris weitergeleitet. Er habe keine Hoffnung gezeigt, dass die Pariser Haltung dadurch noch beeinflusst werden könne. Adab 7 ist 333, 334, Stern um 1 Uhr und 30 Minuten telefonierte Göring den Schweden Dalerus an und teilte ihm mit, dass Hitler Englands Standpunkt respektiert und dies, wie folgt, kommentiere. Mit Freude begrüße er Englands Wunsch, mit Deutschland zu einer friedlichen Abmachung zu gelangen, stelle aber die Frage, ob die Engländer wünschten, dieses Übereinkommen in Form eines Vertrages oder Bündnisses zu treffen. Der Reichskanzler würde großen Wert darauf legen, ein wirkliches Bündnis zwischen Großbritannien und Deutschland zustande zu bringen. Hitler respektiere Englands Entschluss, seine Garantie für Polen aufrechtzuerhalten und ebenso die englische Forderung auf internationale Garantie der polnischen Grenzen durch 5 Großmächte. Er akzeptiere den englischen Vorschlag, die Fragenkorridor und Danzig endgültig durch direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen zu regeln. Ich atmete erleichtert auf, als ich hörte, dass Hitler keine Einwendungen 383, 28 August 1939 gegen eine internationale Garantie erhoben hatte und dem Vorschlag zu Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen mit Verständnis entgegenkam. Dass Hitler die internationale Garantie akzeptierte, musste dahin gedeutet werden, dass er anders geartete Absichten gegen Polen, wenn er solche gehabt hatte, zurückstellte. Hitler hatte weiter den Vorschlag der englischen Regierung gebilligt, die Entscheidung über die Kolonien bis zur allgemeinen Demobilisierung und Normalisierung der Lage zu vertagen, er hatte auch seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die Engländer bei den damit zusammenhängenden Verhandlungen ihr Bestes tun würden, um eine befriedigende Lösung herbeizuführen. Zu dem Punkt, dass England das deutsche Anerbieten, mit der Wehrmacht das britische Empire zu unterstützen, ablehnte, hatte Hitler nichts bemerkt. Göring schloss das Gespräch mit folgender Erklärung, unter der Voraussetzung, dass die morgen von Henderson zu überreichende Not sich mit dem Bericht deckt, den Sie eben über die Haltung der englischen Regierung gegeben haben, ist kein Anlass gegeben, anzunehmen, dass auf friedlichem Weg eine Verständigung nicht zu finden sei. Indessen wünscht Hitler, dass die Not, die Henderson mitbringt, nicht veröffentlicht wird, ehe die deutsche Regierung von derselben Kenntnis genommen hat. Sollten sich eventuell einige kleinere Änderungen als wünschenswert erweisen, ist es besser, diese vorzunehmen, ehe die Not veröffentlicht wird. Hitler wünscht, dass diese Geheimhaltung auch in sich schließe, dass die Not dem Parlament nicht bekannt gegeben wird, ehe das Gespräch zwischen Hitler und Henderson stattgefunden hat. Am Schluss sagte Göring, dass Hitler einen Hinweis aus Roosevelts Botschaft oder die amerikanische Einstellung in der Not nicht wünsche. Ich versprach, Hitlers Stellungnahme unverzüglich der britischen Botschaft mitzuteilen. Dalerus traf sich in der britischen Botschaft mit dem Geschäftsträger Forbes und ging mit ihm alles durch, was Göring gesagt hatte. Dieser notierte es für seinen Bericht nach London und ließ sich noch von Dalerus Erläuterungen geben. Um 5 Uhr und 30 Minuten verließ er die Botschaft und fuhr zu Görings Hauptquartier. Göring war ausgezeichneter Laune und äußerte seine Befriedigung darüber, dass Forbes die deutsche Stellungnahme genau notiert und nach London telegrafiert habe. Ich sprach auch mit mehreren seiner Mitarbeiter. Sie zeigten großes Interesse für meine Verhandlungen und schienen alle der Auffassung zu sein, die Göring selbst nachdrücklich hervorkehrte und die dahinging, dass der Krieg vermieden werden müsse. Göring berichtete mir mit großer Redefertigkeit über die strategische Lage und versuchte mir zu beweisen, wie unberechtigt der Verdacht sei, dass die deutschen Ansprüche auf Danzig und den Korridor eine Einkreisung polnischer Gebiete bedeuten sollten. Er äußerte weiter die Hoffnung, dass die Verhandlungen sich rasch entwickeln und eine baldige Entspannung bringen möchten. Nun, da die polnische Armee aufmarschiert und die deutsche Mobilmachung beendet war, sei die Gefahr für Verwicklungen sehr groß. 384, 28 August 1939. Im weiteren Verlauf des Gesprächs äußerte Göring seine Freude darüber, dass die Möglichkeiten für eine Verständigung mit England gut zu sein schienen, und er hob den großen Nutzen hervor, den beide Länder aus einer künftigen Zusammenarbeit ziehen würden. Er berichtete nochmals über sein nächtliches Gespräch mit Hitler und betonte, Hitler habe durch seine Zugeständnisse in gewissen Punkten wirklich gezeigt, dass er Friede und Verständigung wolle. Göring schloss damit, nachdrücklich die Bedeutung der deutschen Verpflichtung zu betonen, keine Macht zu unterstützen, die in einen Konflikt mit England zu kommen suchte, auch wenn es sich um Italien, Russland oder Japan handelte. Dieser Standpunkt sei wiederum während seines Gesprächs mit Hitler in der Nacht zum Ausdruck gekommen. Er bat mich ausdrücklich darauf zu achten, dass dieser wichtige Faktor in Forbes, Bericht so stark wie möglich hervorgehoben würde. Ich telefonierte sofort mit Forbes und berichtete ihm dies. Er versprach, meinen Bericht sofort nach London weiterzuleiten. Hogan übernimmt unbesehen diese falschen Behauptungen von Dalyrus, obwohl er aus dem Bericht, den Forbes 6:25 nach London richtete, feststellen konnte, dass dieser über eine so weitgehende Behauptung nichts berichtet hatte. Hogan 694, Dalyrus, S86F, Stern um 6:25 morgens sendet Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes an Lord Halifax einen ausführlichen Bericht über die nächtliche Unterhaltung, in der ihm der Schwede Dalyrus von seinen Verhandlungen mit Göring erzählt hatte. Daraus geht mit größter Klarheit der deutsche Wunsch hervor, dass England dafür sorgen möge, dass so schnell wie möglich Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen beginnen können. Ja, Dalyrus glaubt sogar, dass es von unendlichem Wert wäre, wenn die Antwort eine Feststellung enthielte, dass Großbritannien es Polen bereits nahegelegt habe, direkte Verhandlungen mit Deutschland aufzunehmen. DB Nummer 112, Stern um 12:40 erhält Lord Halifax ein Telegramm vom britischen Geschäftsträger Ogilvy Forbes, in dem dieser meldet, dass der Schwede Dalyrus soeben aus Görings Amt telefonisch folgende Anregungen durchgegeben habe, die er für äußerst wichtig halte. 1. Britische Antwort an Hitler sollte keinerlei Bezugnahme auf Roosevelt-Plan enthalten. 2. Herr Hitler argwöhnte, dass die Polen versuchen werden, Verhandlungen dem Wege zu gehen. Antwort sollte deshalb eine klare Feststellung dahingehend enthalten, dass den Polen mit Nachdruck angeraten worden ist, sofort mit Deutschland einen Kontakt herzustellen und zu verhandeln. In aus, DBFP 7 Nummer 406, 385, 28 August 1939 um 14 Uhr telefoniert Lord Halifax an Botschafter Kennard in Warschau. 1. Unsere vorgeschlagene Antwort an Herrn Hitler zieht eine klare Trennungslinie zwischen der Methode, eine Abmachung über die deutsch-polnischen Differenzen zu erzielen und der Natur der zu erreichenden Lösung. Bezüglich der Methode wünschen wir unsere klare Ansicht auszudrücken, dass direkte Beziehungen zu gleichen Bedingungen zwischen den Parteien den richtigen Weg darstellen. 2. Die polnische Regierung genießt den Schutz des englisch-polnischen Vertrages. 3. SMR machte es schon klar und wiederholte es in ihrer Antwort an Herrn Hitler heute, dass irgendein Übereinkommen über deutsch-polnische Differenzen Polens lebenswichtige Interessen sichern und durch internationale Garantie gesichert sein muss. 4. Wir haben natürlich Berichte über Hitlers Antwort an Herrn Daladier gesehen, aber wir betrachten eine Andeutung von Seiten der polnischen Regierung, wonach sie bereit sei, direkte Besprechungen abzuhalten, keineswegs als eine stillschweigende Annahme von Hitlers Forderungen, die, wie oben dargestellt, aufgrund der von uns aufgeführten Grundsätze geprüft werden müssten. 5. Da die polnische Regierung in ihrer Antwort an Präsident Roosevelt den Gedanken direkter Unterhandlung anzunehmen scheint, hofft SMR ernstlich, dass im Lichte der Betrachtungen, die in den vorhergehenden Paragraphen aufgestellt sind, die polnische Regierung sie ermächtigt, der deutschen Regierung mitzuteilen, dass Polen bereit ist, sofort in direkte Besprechungen einzutreten. 6. Bitte bemühen Sie sich, MR Beat sofort zu sehen und die Antwort zu telefonieren, und sie zu wiederholen nach Berlin, Paris und Rom, der eingeklammerte letzte Satzteil fehlt im britischen Blaubuch, Nummer 73, DBFP 7 Nummer 411, Stern Geschäftsträger Ogilvy Forbes telefoniert um 14 Uhr an Lord Halifax, dass er aus einer höchst verlässlichen Quelle, die in enger und ständiger Berührung mit Hitler stünde, Informationen erhalten habe, dass dieser, obwohl er entschlossen sei, in den Krieg zu gehen, in gewissen Eventualitäten doch noch bereit sei, irgendein Bündnis mit Großbritannien von höchst umfassendem Charakter zu schließen. Der Informant sei Herr Hewill. DBFP 7 Nummer 412, Stern. Nach den Akten des Vorregistern Office telefonierte Botschafter Kennard um 16 Uhr an Lord Halifax. 1. Oberst Beck ist sehr dankbar für die vorgeschlagene Antwort an Herrn Hitler und autorisiert SMR, der deutschen Regierung mitzuteilen, dass Polen sofort bereit ist, in direkte Verhandlungen mit Deutschland einzutreten. 386, 28 August 1939 2. Er würde sich jedoch freuen, zu gegebener Zeit zu erfahren, in welcher Form die internationale Garantie verwirklicht werden solle. Wiederholt nach Berlin, Paris und Rom, DBFP 7 Nummer 420. Siehe Faximile dieses Dokumentes im DB Nummer 113, Stern um 18 Uhr wird vom Vorregistern Office die wirkliche britische Antwort der britischen Botschaft in Berlin telefonisch durchgegeben, nachdem ihr um deren Zusendung mit dem Auftrag angekündigt war, eine deutsche Übersetzung anzufertigen. Gleichzeitig wurde der Botschaft mitgeteilt, dass Henderson um 17 Uhr von Croydon abfliege. Es solle für ihn um einen Termin beim Kanzler nachgesucht 16:40 werden. DBFP 7 Nummer 421, 426 gleich DB Nummer 115, Stern um 18 Uhr telegrafiert Lord Halifax an Botschafter Kennard. 1. Mein unmittelbar folgendes Telegramm, DBFP 7 Nummer 431, enthält das Wesentliche der Antwort auf Herrn Hitlers Mitteilung, vom 25. August 1939, deren Art aus der Antwort genügend klar zu ersehen ist. 2. Dieser Kern ist dem polnischen Botschafter gegeben worden, aber er wurde gebeten, es nicht verschlüsselt zu übermitteln. Der Botschafter wurde auch vom Inhalt meines Telegramms, DBFP 7 Nummer 411 14 Uhr, an Sie informiert. Falls hierauf rechtzeitig eine günstige Antwort eingeht 5, wird die Antwort an Herrn Hitler besagen, dass die polnische Regierung auf der vorgeschlagenen Basis in das DB Nummer 114, Kussionen einzutreten. 3. Der polnische Botschafter erkündigte sich, ob unsere Antwort irgendetwas über einen Burgfrieden enthielte. Das wurde verneint, aber Sir Henderson dürfte ersucht werden, Herrn Hitler nachdrücklich die Notwendigkeit des Aufhörens von Provokationen vorzustellen, wenn Diskussionen beginnen sollten. Der polnische Botschafter meinte, dies würde nützlich sein, da es wichtig wäre, jeden Eindruck Schwäche zu vermeiden. Ich sagte, dass es der Hauptzweck unserer Mitteilung von wäre, klar zu machen, dass es Krieg geben würde, wenn Herr Hitler versuchte, eine Regelung zu erzwingen. Der Botschafter sagte, dass sich in Bezug auf die Bestimmung der wesentlichen Interessen gewisse Schwierigkeiten ergeben könnten. Ich sagte, dass dies eine Sache wäre, die diskutiert werden müsste, falls Verhandlungen stattfänden. 4. Bitte informieren Sie sofort im Beck. Wiederholt nach Paris, Ulrich an 5 hierzu, dies Telegramm wurde augenscheinlich geschrieben, Erhalt von Nummer 420, CN4, DBFP 7 Nummer 430 plus Faximile in DM Nummer 113, Stern 387, 28 August 1939. Kurz nach 18 Uhr schickt Lord Halifax an die Britistin Botschafter in Washington, Paris, Warschau und Rom eine Telegramm mit dem angeblichen Hauptinhalt der Britistin Antwort an Hitler. DBFP 7 Nummer 431 DB Nummer 114, Stern um 18 Uhr und 50 Minuten telegrafiert Lord Halifax an Botschafter KNARD in Warschau, wir hören von einer erstklassigen deutschen Quelle, Dalerus, dass die deutsche Armee in der endgültigen Lage in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 30/31 August, sein wird. Aber dieses schließt einen früheren Angriff vor diesem Datum nicht aus. Hauptangriffsrichtung wird auf Warschau sein von Ostpreußen und der Slowakei. Bitte benachrichtigen Sie M.A. Beck sofort streng vertraulich und sagen ihm, obgleich die Nachricht nicht missachtet werden sollte, es natürlich beabsichtigt sein könnte, weitergegeben zu werden, um uns einzuschüchtern und zu täuschen. DBFP 7 Nummer 435, Stern. In einem weiteren Telegramm bemerkt er eine halbe Stunde später, ich weiß gar nicht, was genau in Hitlers Ausführungen an Sir Henderson, am 25. August, die polnische Regierung dazu geführt hat, letzte Nacht diese Mobilmachungsmaßnahmen zu ergreifen. DBFP 7 Nummer 436, Stern. Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes telegrafierte an Lord Halifax eine zusätzliche Information über deutsche militärische Bewegungen, die offenbar von Dalerus stammt. DB Nummer 113a, Stern. Botschafter Henderson wurde um 22.30 Uhr von Adolf Hitler zur Entgegennahme der britischen Antwort empfangen. Die deutsche Aufzeichnungen über die Aussprache ist im DB Nummer 116, die DB Nummer 115, verschiedenen Berichte Hendersons im DB Nummer 117ad enthalten. Wie die Herausgeber der ADAP in einer Anmerkung zum Dokument Nummer 384 vermuten, bezieht sich dieses DB Nummer 116 offenbar auch auf die Unterredung, die bei Übergabe der deutschen Antwort am folgenden Tage zwischen Hitler und Henderson stattfand und über die eine gesonderte Aufzeichnung wahrscheinlich besteht. Diese Behauptung zu Recht, doch ist diese Frage nicht aufgefunden worden ist von nennenswerter Bedeutung. Zusätzlich berichtet Staatsminister Meissner in seinen Erinnerungen, Meissner, Staatssekretär, S502F. 388, 28 August 1939. Als ich nach diesem Empfang den Botschafter Henderson, mit dem ich in guten persönlichen Beziehungen stand, vom Arbeitszimmer des Führers und Reichskanzlers zum Portal der Reichs-GNZ-Lei zurückbegleitete, wies er mich in ernsten und eindringlichen Worten darauf hin, dass diese britische Antwort es Hitler erleichtern solle, wenn er ernstlich einen Krieg vermeiden wolle, den Ausweg aus der Krise zu finden, es könne gar kein Zweifel darüber bestehen, dass, falls Deutschland in Polen einmarschiere, Großbritannien und Frankreich sofort dem Reiche Krieg erklären würden, der Reichskanzler scheine aber immer noch nicht hiervon überzeugt zu sein, das wäre ein schicksalsschwerer Irrtum, Großbritannien würde für immer in der Welt das Vertrauen in seine Bündnistreue verlieren, wenn es nicht unverzüglich und mit allen seinen Kräften seinem Bundesgenossen Polen zu Hilfe käme. Die nationale Ehre des englischen Volkes stünde auf dem Spiele, das englische Volk stünde trotz aller Friedensliebe geschlossen hinter seiner Regierung. Er bat mich, den Führer nochmals hierauf hinzuweisen. Als ich Hitler unmittelbar darauf über diese Unterhaltung in Gegenwart Ribbentrops berichtete, hatte er nur ein stummes Achselzucken zur Antwort, dem er, schon im Weggehen, die Bemerkung folgen ließ, Sie werden es sich noch überlegen, Ribbentrop stimmte ihm kopfnickend zu. Stern. Der amerikanische Historiker Tenzil ist der Auffassung, dass der letzte Satz der britischen Antwort, DB Nummer 115, einen unheilverkündenden Klang habe. Er verriet, dass das britische Kabinett in dem Maße, wie sich Hitler nach dem 25. August versöhnlicher zeigte, in seiner Entschlossenheit, hinter Polen zu stehen, fester wurde. Tenzil S-587, Stern. Uns Admiral Drax, der Chef der britischen Militärmission, schimpft jetzt, da die russischen Trauben ganz und gar unerreichbar geworden sind, in einem Abschlussbericht auf die Russen und unterlegt ihrer Verhandlungstaktik alle möglichen schlechten Absichten. Ich meine deshalb, dass es auf lange Sicht gesehen, sich nur als ein Glück erweisen wird, dass sie mit den deutschen PAK-Tierten und nicht mit, Freund, 3S128, Stern der deutsche Geschäftsträger in Washington meint in einem längeren Bericht über die zukünftige Haltung Roosevelts, er wird alles tun, um die Niederlage Englands und Frankreichs zu verhindern und die totalitären Regierungssysteme, besonders das deutsche, zu Fall zu bringen. Er und die Regierungen halten es nicht für wahrscheinlich, dass die sofortige Niederringung Englands und Frankreichs 28 August 1939 durch Deutschland gelingen wird. Man erwartet vielmehr langen Zermürbungskrieg. Die Möglichkeit, dass Deutschland die Blockadefolgen durch Zufuhr aus Russland aufheben kann, wird nicht hoch eingeschätzt. Amerika wolle militärisch intervenieren, falls England und Frankreich in die Gefahr einer Niederlage geraten oder voraussichtlich auch, falls sichere Aussicht auf englisch-französischen Entzug bestehe. Die zur Intervention erforderliche Stimmung im Volk würde im gegebenen Augenblick rücksichtslos mit allen Mitteln erzeugt werden. Kriegswichtige Rohstoffe, Maschinen und Geräte würden England und Frankreich in unbeschränkter Menge sofort zur Verfügung stehen. Da dies mit der Beseitigung der Arbeitslosigkeit verbunden wäre, sei keine Opposition zu erwarten. Adab 7S315, Stern anlässlich einer telefonischen Unterhaltung sagte der deutsche Botschafter in Moskau dem Reichsaußenminister, dass die Nachricht von der angeblichen Zurücknahme sowjetischer Truppen von der polnischen Grenze falsch sei, worauf der Reichsaußenminister bat, darauf hinzuwirken, dass diese Nachricht möglichst eindringlich in folgender Form dementiert werde, wie sich von selbst versteht, sind die Sowjettruppen unserer Westfront nicht geschwächt, sondern verstärkt worden, Adab. 7S322, Stern Lord Halifax kündigt in einem Telegramm Botschafter Lorraine an, dass die Antwort SMR an Hitler heute fertiggestellt werden würde und ihm unverzüglich der volle Inhalt der Not mitgeteilt werde. Halifax machte dann wiederum klar, dass ein deutscher Einfall in Polen das britische Eingreifen nach sich ziehe. DBFP 7 Nummer 409, Lord Halifax übersendet an Botschafter Lorraine die Fassung der britischen Antwort an Hitler, DBFP 7 Nummer 431, die nur das Wesentliche enthält, obwohl er eine Fassung mit dem vollen Inhalt zugesagt hat. DBFP 7 Nummer 427, Sternbotschafter Lorraine übersendet an Lord Halifax Informationen, die ihm aus einer zuverlässigen Quelle zugegangen seien. Botschafter Lorraine berichtet Lord Halifax, dass ihm Graf Czarnecki mitgeteilt habe, der italienischen Regierung sei nichts von einem deutsch-russischen Übereinkommen für eine Teilung Polens bekannt und neige nicht zu dem Glauben, dass es ein solches gäbe. Mussolini und er hielten es jedoch für vollkommen wahrscheinlich, dass, falls ein Krieg ausbreche und Polen geschlagen werde, Hitler es teilen werde, DB Nummer 118, 390, 28 August 1939 und es ihm nicht schwer fallen würde, in dieser Sache zu einem Übereinkommen mit Russland zu gelangen. Mussolini habe ihn gebeten, ihm zu versichern, dass er in Berlin alles tun werde, was er könne, um die Deutschen zu überreden, einer Politik der Verhandlung zuzustimmen und er hoffe, dass SMR gleichlaufend ihren gesamten Einfluss in Warschau in die Waagschale werfen werde, um Polen zu einer gemäßigteren und vernünftigeren Geisteshaltung zu bringen. Als er Graf Czarnecki fragte, ob Mussolini irgendeinen ähnlichen Rat in Warschau gäbe, habe ihm dieser geantwortet, nein, weil Polen nicht auf das hören will, was wir sagen, DBFP 7 Nummer 434, Sternbotschafter Lorraine telefoniert um 22 Uhr und 20 Minuten an Lord Halifax, dass Graf Czarnecki mit ihm in freundschaftlich steher Weise gesprochen habe, jedoch wirklich beunruhigt sei über das, was heute Abend in London besonders durch Evening Standard, Evening News und Star hinsichtlich Italiens Haltung im Kriegsfälle veröffentlicht worden sei und besage, dass Italien neutral bleiben könne und einen Abfall von seinem Verbündeten andeute und dass es, wenn es am Kriege teilnehme, entweder vernichtet werden oder zu einem Knecht Deutschlands werden würde. Graf Czarnecki bittet, dass dies verhindert werden möge, denn es sei gerade das, was Mussolini ärgere und ihn dazu bringen würde, das Steuer herumzureißen und einen Vergleich anzustreben. Er habe ihm versprochen, das Äußerste zu tun, dass die englische Presse davon abgeschaltet werde, Italiens Haltung zu besprechen. Er wiederholte diese Bitte mit aller Eindringlichkeit, denn eine Fortsetzung derartigen Kommentars sei vollkommen imstande, alles zu zerstören, was bisher unter schwierigen Umständen erreicht worden sei. Es sei lebensnotwendig, eine Methode zu finden, die Presse davon abzuhalten, die politische Tätigkeit der Regierung hinsichtlich Italiens zunichte zu machen. Diese Ausführungen beweisen, dass es nicht zutraf, wenn die britische Regierung gegenüber der Deutschen behauptete, sie könne der britischen Presse keine Vorschriften machen. DBFP 7 Nummer 440, Stern der italienische Botschafter fragte Staatssekretär V. Weizsäcker am Telefon, ob er ihm den Test der Mitteilung Hitlers an Chamberlain geben könne. Dieser erwiderte, dass seines Wissens nur eine mündliche Aussprache zwischen Hitler und Henderson stattgefunden habe. Einen Brief Hitlers an Chamberlain kenne er nicht. Attulico habe sich damit zufrieden gegeben. Adab 7 Nummer 398, Stern Graf Czarnecki, wir haben keine unmittelbare Berührung mit Berlin, wo Weizsäcker zu Attulico sagte, Es gebe keine schriftliche Mitteilung des Führers an 391-28 August 1939. Die Engländer, die uns den Ton ihrer Antwort mitteilten, welche Henderson heute Abend nach Berlin bringen wird. Noch einmal haben sie den Duchy gebeten, sich für den Frieden zu verwenden, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, mehr zu tun, als wir getan haben. Wir könnten uns von den Deutschen eine unangenehme Antwort zuziehen. Der Duchy ist jetzt in recht heiterer Stimmung, wie immer, nachdem er einen Entschluss gefasst hat. Er will das Wort Neutralität nicht aussprechen, aber er hat trotzdem diese Haltung entschlossen angenommen. Er beginnt sogar zu hoffen, dass der Zusammenstoß der anderen hart, lange und blutig werde, darin erblickt er die Möglichkeit großer Vorteile für uns. In der Nacht schickt mir Percy Lorraine eine Zusammenfassung der englischen Antwort. Sie ist nicht böse, sie lässt die Türe für viele Möglichkeiten offen. Andererseits hat dies Verhalten Englands Polen verständigungsbereiter gemacht, und das ist vielleicht der Schlüssel zur Lage. Lüge, Täuschung und Fälschung um die britische Antwort vom 28. August 1939. Besondere Befriedigung und neue Friedenshoffnungen erweckte bei der deutschen Regierung zunächst jene Stelle in der Not der britischen Regierung, in der sie behauptete, SMR hat bereits eine definitive Zusicherung von der polnischen Regierung erhalten, dass sie bereit ist, auf dieser Grundlage in Besprechungen einzutreten, und SMR hofft, dass die deutsche Regierung ihrerseits ebenfalls bereit sein würde, DB Nummer 115. Man war daher umso mehr enttäuscht, dass in den darauffolgenden Tagen in der tatsächlichen polnischen Haltung nicht das geringste von einer wirklichen Verhandlungsbereitschaft Polens zu bemerken war. Als nun 1939 kurz nach Kriegsausbruch das Bitte Blaubeuers erschien, war man im Auswärtigen Amt erstaunt, dass von dieser polnischen Zusage nichts darin zu finden war, obwohl Premierminister Chamberlain in seiner Rede vom 1.9. behauptet hatte, das Bitte Blaubeuer enthalte alle wichtigen Dokumente. Kurz darauf wurde in einer Verlautbarung des Auswärtigen Amtes vom 27. November 39, Rote Erde vom 28.11.1939, neben anderen Mängeln auf das Fehlen eines sowjetischen Dokumentes hingewiesen und der britischen Regierung schärfe Vorwürfe gemäht. Aufgrund dieser Sachlage können wir nunmehr feststellen, dass die BTSH-Behauptung vom 28. August, die BTSH-Regierung hätte eine definitive Zusicherung der Bereitschaft der polnischen Regierung zu direkten Besprechungen in der Hand, eine glatte Lüge gewesen ist. Die BTSH-Regierung hatte in diesem Zeitpunkt nichts in der Hand. Sie hatte lediglich an Polen wie an Deutschland einen Vorschlag gerichtet, dabei aber ihren Vorschlag an Polen so verklausuliert, dass für die polnische Regierung nicht nur die Möglichkeit bestand, 392-28 August 1939 diesen Vorschlag abzulehnen, sondern sie geradezu eine Aufforderung zur Ablehnung darin erblicken musste. Somit ist erwiesen, dass das im Endstadium der Krise wichtigste britische Memorandum auf einer Fälschung aufgebaut war. Da diese Sache der britischen Regierung höchst peinlich war, brachte die Times in der Zeit zwischen dem 28.11. und 8.12.1939 eine Rechtfertigung. Dazu bemerkte die Frankfurter Zeitung vom 9.12.1939, den Vorwurf will die Times mit einem Telegramm des Warschauer britischen Botschafters Kennard an Lord Halifax vom 27. August entkräften. In Wirklichkeit bezog sich dieses Telegramm aber gar nicht auf die im Vordergrund stehenden Hauptfragen, Danzig und Korridor, sondern auf britische Anfragen über die Stellung der polnischen Regierung zu der Frage eines Bevölkerungsaustausches und zu der Frage der Entsendung von neutralen Beobachtern. Selbst auf diese Anfragen hat das Telegramm Kennards keine klare Antwort gegeben. Von einer Zustimmung der polnischen Regierung zu direkten Verhandlungen war in dem erwähnten Telegramm überhaupt nicht die Rede. Hätte eine solche Zustimmung vorgelegen, so wäre es völlig sinnlos gewesen, dass Lord Halifax am 28. August, also am Tage nach dem Eingang des erwähnten Kennard-Telegramms, um 14 Uhr nochmals die Frage vorlegte, ob Polen bereit ist, sofort in direkte Verhandlungen mit Deutschland einzutreten. Um 14 Uhr ist diese Anfrage abgesandt worden. Das englische Blaubuch verzeichnet keine Antwort darauf. Dieser Entlastungsversuch der Times war also kläglich misslungen. Er veranlasste offenbar die in London residierende polnische Exilregierung, in ihrem, erst Anfang 1940 erschienenen Weißbuch unter der Nummer 96 folgende Mitteilung des Außenministers Beat an die polnischen Botschafter in London und Paris zu veröffentlichen: Der britische Botschafter hat mich über die Antwort, die Herrn Hitler erteilt werden soll, zu Rat gezogen. Ich habe zugestimmt, dass die Reichsregierung benachrichtigt werde, Polen sei zu Verhandlungen bereit. Gleichzeitig habe ich nähere Angaben darüber gewünscht, was die britische Regierung unter dem Ausdruck internationale Garantie verstehe. Ich ersuche Sie, die ganze Frage dieser Beratung als streng vertraulich zu behandeln. Darin ist die Behauptung unwahr, dass die britische Regierung ihre Antwort not in Beratung mit der polnischen Regierung fertiggestellt habe. Abgesehen davon wird in diesem Telegramm nur gesagt, dass Beck zugestimmt habe, dass die Reichsregierung benachrichtigt werde, Polen sei zu Verhandlungen bereit. Keinesfalls bedeutet diese raffinierte Formulierung Becks, dass Polen tatsächlich zu wirklichen Verhandlungen mit Deutschland bereit sei, sondern nur, dass sie zustimme, dass man diese angebliche Bereitschaft der deutschen Regierung mitteile. Später noch mehr zu diesem Telegramm. Als Ribbentrop im Nürnberger Prozess die Vorlage des Dokumentes mit der angeblichen definitiven polnischen Zusicherung beantragte, wurde diesem Antrag nicht stattgegeben. Ribbentrop, zwischen London und Moskau, S189F. 393-28 August 1939 erst als 1954 die Documents on British Foreign Register Policy veröffentlicht wurden, fand man in BD. 7 unter der Nummer 420 ein Dokument folgenden Inhalts, Sir HKNRD, Warschau, an Viscount und Halifax, empfangen August 2028 4 Uhr nachmittags, Nummer 343 telegrafisch, durch Telefon Paris und Rom. Warschau, 28. August 1939 Ihr Telegramm Nummer 314 411 1. Oberst Beck ist sehr dankbar für die vorgeschlagene Antwort an Herrn Hitler und bevollmächtigt SMR, der deutschen Regierung mitzuteilen, dass Polen sofort bereit ist, in direkte Verhandlungen mit Deutschland einzutreten. Zweiter. Er würde sich jedoch freuen, zu gegebener Zeit zu erfahren, in welcher Form die internationale Garantie verwirklicht werden solle. Wiederholt nach Berlin, es Faximile dieses Dokuments, DB Nummer 113, drei Tatsachen erweckten nun den Verdacht, dass dieses Dokument nicht edit, sondern nur nachträglich fabriziert sein könne. Erste. Die Erwägung, warum die englische Regierung, nachdem sie sich schon seit drei Tagen mit der Antwort an Hitler beschäftigte, erst im letzten Moment die polnische Zusicherung zu erhalten sucht, indem sie um 14 Uhr ihren Botschafter beauftragte, diese Bereitschaftserklärung zu beschaffen, bitte bemühen Sie sich, Herrn Beck sofort zu sehen, und melden Sie mir telefonisch seine Antwort. Zweiter. Es war völlig unmöglich, dass KNRD in der knappen Zeit von nur zwei Stunden, 14-16 Uhr, diesen Auftrag bei Beck ausgeführt haben konnte. Dritter. Professor Freund gab ausgerechnet für dieses wichtige Dokument keine Quelle, Freund 3S306, an. Er hält es aber für echt genug, um auf S295 gewichtig zu dozieren, die Mitteilung, dass Polen zu solchen direkten Gesprächen bereit sei, muss noch nachträglich in die bereits fertige Antwortnot an Hitler eingefügt werden. Es auch Freund 3S307, die Wirklichkeit war aber anders. Wie sich aus den beiden Dokumenten DBFP 7 Nummer 402 und Nummer 406, vom 28.8., mit aller Deutlichkeit ergibt, hatte Dahlerus der britischen Regierung völlig klar machen lassen, welch großen Wert die deutsche Regierung darauf lege, dass die polnische Regierung von der britischen zur Verhandlungsbereitschaft gedrängt werde. Statt diese bescheidene Anregung zu befolgen, ging sie darüber hinaus und behauptete völlig wahrheitswidrig in ihrer Not, sie besäße schon eine definitive polnische Zusage. Als Henderson gegen 17 Uhr London verließ und die britische Botschaft seinem Eintreffen am Abend durch Lord Halifax verständigt wurde, hatte er die fertige Not der britischen Regierung nicht dabei, wie Cumberland und Henderson von 394-28 August 1939 sowie alle Historiker fälschlich behaupten, denn eine Antwort Kennards war noch nicht da. Diese war auch dann noch nicht da, als um 18 Uhr die Antwortnot vom Foreign Register Office der Botschaft in Berlin telegrafisch übermittelt wurde, DBFP 7 Nummer 426. Diese Fassung war ausdrücklich nur für die Berliner Botschaft zur späteren Weiterleitung durch Henderson an die Reichsregierung bestimmt. DB Nummer 115, ebenfalls um 18 Uhr telegrafierte Lord Halifax an KNRD, Faximile in DB Nummer 113, DBFP 7 Nummer 430. Er kündigte ihm an, dass das unmittelbar folgende Telegramm, DBFP 7 Nummer 431, DB Nummer 114, das Wesentliche der Antwort an Hitler enthalte und dass dieser Kern auch dem polnischen Botschafter Rakczynski mit dem Rat übergeben worden sei, ihn nicht verschlüsselt zu übermitteln. Weiter bemerkt Lord Halifax, der Botschafter wurde auch vom Inhalt meines Telegramms, DBFP 7 Nummer 411 14 Uhr, an Sie informiert. Falls hierauf rechtzeitig eine günstige Antwort eingeht, wird die Antwort an Herrn Hitler besagen, in Anmerkung 5 wird dem Leser bestätigt, dies Telegramm wurde augenscheinlich geschrieben vor Erhalt von Nummer 420, dieses Telegramm Nummer 420 war aber Kennards Telegramm, in dem er um 16 Uhr Becks Zustimmung telefonisch mitgeteilt haben soll. Wenn also Lord Halifax erst um 18 Uhr an KNRD telegrafiert, falls hierauf eine günstige Antwort eingeht, kann diese Antwort nicht schon um 16 Uhr in London gewesen sein. Kurz nach 18 Uhr wurde dieser dem polnischen Botschafter Rakczynski mitgeteilte Kern an die britischen Botschafter in Washington, Warschau, Paris und Rom gesandt. Darin fehlt die Behauptung von der polnischen Zusicherung einer Verhandlungsbereitschaft überhaupt und in Absatz 5 wird nur mitgeteilt, dass bei der polnischen Regierung Vorstellungen erhoben wurden, um eine entsprechende Bereitschaftserklärung zu erlangen. DB Nummer 114, von der angeblich schon um 16 Uhr empfangenen Bereitschaftserklärung Polens dürfte offenbar außer der Erzsichsregierung niemand etwas erfahren. Wie wenig Polen verhandlungsbereit war, beweist Kennards Telegramm, in dem er um 17 Uhr und 15 Minuten Lord Halifax meldete, dass Polen weitere Einheiten mobilisiert habe bzw. mobilisieren würde. DBFP 7 Nummer 424, auch in seinem Telegramm, in dem er am 29. August früh 3 Uhr und 44 Minuten über sein Gespräch am 28.8. mit Beck nach London berichtete, war mit keiner Silbe von der angeblichen polnischen Verhandlungszusage die Rede, obwohl gerade diese Zusage als Sensation zu bewerten gewesen wäre und es daher völlig unwahrscheinlich ist, dass sie nicht erwähnt worden wäre, wenn sie tatsächlich gegeben wurde. Ganz im Gegensatz zu der angeblichen Verhandlungsbereitschaft steht die in Absatz 4 dieses Dokuments erwähnte Tatsache, dass Beck NRD gegenüber erklärte, dass die polnische Regierung militärische Gegenmaßnahmen angeordnet habe. S-Dokument Nummer 456. 395. Ja, im Hinblick darauf, dass NRD in diesem Bericht nichts von der angeblichen Zusage erwähnte, muss es sogar als wahrscheinlich gelten, dass er auch den französischen Botschafter Noel angelogen hatte, als er diesem gegen 20 Uhr erklärte, er habe soeben von Beat eine Zustimmung zur britischen Anfrage erhalten. Noel hat dies im Dokument FGB Nummer 280 um 20 Uhr und 10 Minuten nach Paris berichtet. In dem Telegramm, in dem Lord Halifax NRD um 14 Uhr aufforderte, Beck sofort aufzusuchen und dessen Antwort telefonisch zu melden, heißt es am Schluss, und sie zu wiederholen nach Berlin, Paris und Rom. Dieser Schlussauftrag fehlt im britischen Blaubuch, Nummer 73. Der gehorsame NRD meldete daher prompt um 16 Uhr, dass er seine Antwort nach Berlin, Paris und Rom wiederholt habe, wohl auch telefonisch. Es ist nun auffallend, dass von dieser sensationellen Nachricht an die drei Botschafter trotzdem nicht das geringste in der ganzen Literatur aufzufinden ist. Noch ein höchst beachtenswerter Umstand darf nicht unerwähnt bleiben. Bekanntlich war um 18 Uhr nach Warschau auch nur der Kern der britischen Antwort übermittelt worden, DBFP 7 Nummer 431. Aber in den englischen Akten befindet sich unter DBFP 7 Nummer 463 ein Protokoll des Beamten Yip vom Vorregistern Office, dass er am 29. August 12 Uhr und 30 Minuten eine Abschrift des Textes der Bittison-Antwortnot vom 28. August an den polnischen Botschaftsrat in London mit der ausdrücklichen Verpflichtung übergeben habe, dieses Dokument absolut vertraulich zu behandeln. Dieser Weg war völlig außergewöhnlich, denn die britische Regierung hat sie immer nur ihres Botschafters in Warschau bedient, wenn sie etwas der polnischen Regierung übermitteln wollte. Nach der Anmerkung Nummer 1 zu diesem Dokument soll es sie angeblich um die gleiche Fassung gehandelt haben, die am Vortage der Reichsregierung zugeleitet worden war. Der Umstand, dass Lord Halifax offenbar vergessen hatte, dass er mit dem Dokument DBFP 7 Nummer 430 Schan am Tage zuvor, 28. August, Botschafter NRD vom Besuch des polnischen Botschafters in London berichtet hatte, führte dazu, dass er am 29. August in Dokument DBFP 7 Nummer 497 nochmals Rakczynskis Besuch schilderte. Dem aufmerksamen Leser wird bei diesem Dokument auffallen, dass Lord Halifax fand, dass Rakczynski etwas außer Füllung mit seiner Regierung zu sein schien und dass er gar keine Anstalten mähte, seinen Auftrag auszuführen, den ihm sein Chef angeblich gegeben hatte, nämlich Lord Halifax zu fragen, was die Bittesi-Regierung unter dem Ausdruck internationale Garantie verstünde. Er kann daher die fragliche Mitteilung Becks gar nicht empfangen haben. Damit erklärt sie auch der eigenartige Umstand, dass Beck nur am 31.8. mittags in der offiziellen polnischen Antwort, DB Nummer 136, unter Punkt 4 um Aufklärung über die Frage bittet, was die Bittesi-Regierung unter internationaler Garantie verstehe. Solange die polnische Regierung auf diese grundsätzliche Frage keine Antwort erhalten habe, müsse sie sie ihren Standpunkt vorbehalten. 396, 28 August 1939. Es steht also fest, dass die Behauptung der britischen Regierung, sie habe von der polnischen Regierung eine definitive Zusicherung, verhandlungsbereit zu sein, unwahr gewesen ist. Einerlei, welchen dunklen Zwecken diese unwahre Behauptung dienen sollte, so dürfte kein Zweifel bestehen, dass ohne sie Hitler in seiner Not vom 29. August keinen so nahen Termin für die deutsch-polnischen Verhandlungen bestimmt hätte. Wäre sie aber wahr gewesen, dann hätte für Polen gar kein Grund bestanden, sich gegen den Beginn solcher Verhandlungen zu sträuben, vorausgesetzt allerdings, dass es überhaupt etwas davon rechtzeitig erfahren hätte, dass Hitler in der Not vom 29. August die Erwartung eines polnischen Bevollmächtigten für den 30. August ausgesprochen hatte. Hogan, 700, macht es sich entschieden zu leicht, wenn er zu diesem Komplex ausführt, NRD war entschlossen, einem möglichen Druck Englands auf Polen zuvorzukommen, indem er nonchalant und ohne sich auf Tatsachen berufen zu können, noch am gleichen Nachmittag antwortete, Beck sei durchaus bereit, die Verhandlungen mit Deutschland sofort aufzunehmen. Das Fehlen aller Einzelheiten über besondere Vorschläge für eine Regelung ließ Halifax deutlich erkennen, dass keine britische Demarche in Warschau stattgefunden hatte. Hogan machte sich also nicht die geringste Mühe, mit Gründlichkeit zu untersuchen, warum die beiden Telegramme betreffend die angebliche polnische Verhandlungsbereitschaft nicht als echte Quellen bewertet werden können. Er braucht sich daher auch nicht zu wundern, dass ihm seine Kritiker immer wieder vorwerfen, dass er diese beiden Telegramme völlig unterschlage. Dann ist es mir auch völlig unbegreiflich, dass Hogan bei seiner wissenschaftlichen Forschungsarbeit nicht entdeckte, dass die Engländer am 28. August mit zwei Fassungen ihrer Antwort an Deutschland operierten. Es widerspricht auch den vorgetragenen Tatsachen, das ganze Betrugsmanöver Botschafter NRD in die Schuhe zu schieben, denn es konnte in seinem ganzen Umfang nur von Lord Halifax und der britischen Regierung inszeniert werden. Das unverschlüsselte Telegramm manchem Leser wird aufgefallen sein, dass Lord Halifax in dem Telegramm, DBFP 7 Nummer 430 plus DB Nummer 113, in dem er um 18 Uhr Botschafter NRD die Übersendung des Textes der angeblichen Antwort an Hitler, DB Nummer 114, ankündigte, diesem ausdrücklich mitteilte, vor zwei. Dieser Kern ist dem polnischen Botschafter gegeben worden, aber er wurde gebeten, es nicht verschlüsselt zu übermitteln. An und für sich war es schon bemerkenswert, dass der Text der angeblichen Antwort an Hitler auf zwei Wegen nach Warschau übermittelt werden sollte, doch 397-29 August 1939 mussten der besondere Hinweis an Botschafter Rakczynski, das Telegramm nicht verschlüsselt zu übersenden, und die ausdrückliche Unterrichtung Kennards davon, Misstrauen erwecken. Der Leser wird sich nun erinnern, dass in dem Bericht, den Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes früh 6:25 Uhr, London an 9:30 Uhr, über seine Unterredung mit Dahlerus an Lord Halifax geschickt hatte, Punkt 5 lautete, Feldmarschall Göring bittet nach Rücksprache mit Herrn Hitler, dass die britische Antwort weder veröffentlicht noch im Parlament mitgeteilt würde, bis Hitler Zeit gehabt habe, sie zu kommentieren und möglicherweise Modifizierungen vorzuschlagen. Völlig klar aber werden dem Leser die Zusammenhänge, wenn er das sorgfältig durchliest, was Premierminister Chamberlain am 29. August im Unterhaus zum Thema Presse zu sagen hatte, etwas möchte ich in diesem Augenblick hinsichtlich der Presse sagen. Ich halte es für nötig, der Presse noch einmal dringend nahezulegen, äußerste Zurückhaltung zu beobachten zu einer Zeit, wo es durchaus möglich ist, dass ein paar wenige gedankenlose Worte in einer vielleicht gar nicht besonders wichtigen Zeitung die gesamte Anstrengungen der Regierung zur Herbeiführung einer befriedigenden Lösung zum Scheitern bringen können. Ich habe gehört, dass ein Bericht, der sich als wörtliche Beschreibung der Mitteilung der britischen Regierung an Herrn Hitler gibt, gestern Nacht oder heute Morgen in ein anderes Land telegrafiert wurde. Ein solcher Bericht kann bloß von A bis Z eine Erfindung sein. Es ist, wie ich denke, sehr bedauerlich, dass Journalisten in Ausübung ihres Berufes solche Verantwortungen auf sich zu nehmen wagen, Verantwortungen, die nicht nur sie selbst, sondern auch die Einwohner vielleicht aller Länder der Welt berühren. Ich würde dem Haus sehr gern den Inhalt der mit Herrn Hitler ausgetauschten Mitteilungen in vollem Umfang enthüllen, wenn ich könnte, aber die ehrenwerten Mitglieder werden verstehen, dass in einer so äußerst heiklen Situation und wenn so schwere Entscheidungen unsicher auf der Waagschale liegen, es nicht im allgemeinen Interesse ist, diese vertraulichen Mitteilungen zu veröffentlichen, oder sich im Einzelnen dazu zu äußern in diesem Zeitpunkt. Was schrieb doch Botschafter Henderson am 16. August an Mr. Strang vom DB Nummer 112, DB Nummer 121, vor Registern Office, das Urteil der Geschichte wird dahin gehen, dass die Presse im Allgemeinen die Hauptursache des Krieges war. Herr Henderson hat die Presselenker vergessen. DB Nummer 53, Dienstag den 29. August 1939 von 5 verschiedenen Stellen an der Grenze wurden Zwischenfälle mit Polen und Grenzverletzungen gemeldet. DWB 2 Nummer 470, 398, 29 August 1939 als Staatssekretär V. Weizsäcker in Nürnberg anlässlich der Erörterung eines Appells des Papstes vom Richter vorgehalten wurde, die unaufhörlichen Ausdireitun gehen gegen die Volksdeutschen in Polen, das war doch der gewöhnliche deutsche Vorwand, nicht wahr, der das Vorspiel zu dem nächsten Schritt ankündigte, da antwortete er, Hitler liebte diesen Vorwand sehr. Das ist ganz richtig, aber es war um die Zeit um den 29. August 1939 auch ein tatsächlicher Vorgang, der überaus bedenklich war. Es war nämlich eine Art von Völkerwanderung der Volksdeutschen eingetreten, teils gezwungen nach dem Inneren von Polen, teils über die Grenze zu uns. Dieses war eine so erschwerende Tatsache, dass schon daraus ein Konflikt sich sehr leicht vollends entzünden konnte. Also ich würde dieses Wort unablässige Ausschreitungen in dem Fall nicht nur als eine hitlerische Propaganda hinstellen, im Gegenteil. WSTRPRNBG Fall 11, S9193F, Sternbotschafter Kennard in Warschau telefoniert um 17:10 Uhr an Lord Halifax. Der stellvertretende Minister für Auswärtige Angelegenheiten hat soeben meinen französischen Kollegen und mir die davon unterrichtet, dass die polnische Regierung angesichts der Schwere der Lage die Generalmobilmachung beschlossen habe. Wir protestierten sofort wegen Unzeitigkeit, diese übertriebene Maßnahme in dem Augenblick zu treffen, wenn die Regierung ihrer Majestät immer noch mit dem Reich in Verhandlung stehe. Wir sagten, dass wir es vollkommen verständen, dass Polen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wollte, um jedwedem Überraschungsangriff entgegentreten zu können, jedoch rieten wir vor allem, dass nichts von dem in die Öffentlichkeit dringen dürfe, was sie an äußersten Maßnahmen zu ergreifen als notwendig erachten mag. Ich habe General Carton de Viardi gebeten, den Marschall aufzusuchen und ihm dies vorzutragen. Ich werde den Minister für Auswärtige Angelegenheiten sofort aufsuchen, DBFP 7 Nummer 473, Stern um 18:45 Uhr telefonierte Kennard erneut, der Außenminister hat soeben telefoniert, um zu sagen, dass als Ergebnis meiner Vorstellungen nun beschlossen worden sei, nichts über die Absichten zu veröffentlichen, eine Generalmobilmachung durchzuführen. Zweiter. Das Anschlägen von Nachrichten wird einige Stunden verzögert. Dritter. Herr Bied versprach, dass die Presse genau kontrolliert werden wird, wie ihr allgemeiner Ton gemäßigt sein und keine Erwähnung getan werden wird, dass eine Absicht der Durchführung einer Generalmobilmachung vorliege. Vierter. Idi möchte raten, dass, wenn irgendeine Nachricht hinsichtlich weiterer militärischer Maßnahmen hier von der englischen Presse in Erfahrung gebracht werden, 399-29 August 1939 sollte, diese zu minimalisieren wäre. Mein französischer Kollege gibt dieselbe Warnung nach Paris durch. DBFP 7 Nummer 475, Botschafter Ken ARD nimmt um 20 Uhr in einem längeren Telefongespräch an Lord Halifax zur Frage der polnischen Mobilmachung Stellung. Er telefoniert um 20 Uhr und 50 Minuten an Lord Halifax, dass angesichts der Informationen, die der polnischen Regierung durch ihre eigenen Quellen zugegangen sein müssen, sie schwerlich gerechtfertigt wäre, wollte sie sich von jeder möglichen Verteidigungsmaßnahme abhalten. Der Chef der britischen Militärmission stimmt zu, dass, DB Nummer 120, vom rein militärischen Gesichtspunkt aus die Generalmobilmachung notwendig sei. Ich glaube nicht, dass die polnische Regierung die öffentliche Plakatierung der Mobilmachungsbekanntmachung um mehr als einige Stunden verzögern kann, DBFP 7 Nummer 489, Stern um 22 Uhr und 15 Minuten telefoniert Ken ARD an Lord Halifax, dass Oberst Beck ihn und den französischen Botschafter heute Abend nochmals rufen ließ und mitteilte, dass durch die aufschiebenden Maßnahmen der Generalmobilmachung auf unseren Wunsch das Land schwer in Gefahr gebracht worden sein kann. Er bat mich daher, ihm das Wesentliche von Herrn Hitlers Antwort zu jeder Nachtstunde mitzuteilen, sofern er keine Benachrichtigung bekäme, dass diese Antwort positiv günstig sei, wäre es erforderlich, mit der Generalmobilmachung morgen früh um 8 Uhr zu beginnen. Während Bekanntmachungen zu plakatieren sein werden, würde keine Erwähnung von Generalmobilmachung Stern in Erklärungen getan werden, die an die Presse ausgegeben werden und jede Anstrengung würde gemacht werden, um die Bedeutung der ergriffenen Schritte auf ein Mindestmaß her abzusetzen und zu erklären, dass Polen stets bereit sei, auf der Basis der Gleichberechtigung in direkte Verhandlungen einzutreten. Ich möchte daher ersuchen, das Wesentliche von Herrn Hitlers Antwort zum frühestmöglichen Augenblick geliefert zu erhalten, damit ich es Herrn Oberst Beck, DBFP 7 Nummer 492, mitteilen kann. Stern. Der französische Botschafter Noel schildert die Vorgänge um die polnische Generalmobilmachung in besonders anschaulicher Weise, der Augenblick war feierlich und bewegte uns alle. Es war unmöglich, über seine historische Bedeutung im Zweifel zu sein. Die Hände des Grafen, Szymbek, zitterten, die das Blatt mit dem Text hielten, den er den Auftrag hatte, uns mit Noel, S429F, zuteilen. 400-29 August 1939 im Bewusstsein meiner großer Verantwortung erklärte ich dem Unterstaatssekretär, nachdem er mir erklärt hatte, dass der Anschlag der Mobilmachungsorder vielleicht in einer halben Stunde erfolgen werde, dass ich mich nicht berechtigt fühlte, angesichts der Drohungen, die auf Polen lasteten, die militärische Notwendigkeit der allgemeinen Mobilmachung zu bestreiten, dass man aber über die äußerst historische Bedeutung dieser Maßnahme unter dem Gesichtspunkt der künftigen Untersuchung der Verantwortlichkeit für den Ausbruch des Krieges nicht im Zweifel sein sollte. Polen würde als erstes Land die allgemeine Mobilmachung anordnen, man würde ihm dies zweifellos vorwerfen wie 1914 Russland. Mein englischer Kollege bemerkte, dass lediglich der Ausdruck Mobilisierung der Welt den Eindruck vermitteln werde, dass Polen in den Krieg eintrete, und wir bedeuteten beide dem Grafen Szymbek, dass es angesichts der augenblicklich noch im Gang befindlichen Besprechungen und des Besuches Sir Neval Hendersons bei Hitler am gleichen Abend vorteilhaft wäre, Hitlers Antwort an Sir Neval abzuwarten, bevor man die polnische Mobilisierung veröffentliche. Vermeiden Sie, sagte ich dem Unterstaatssekretär, dass jetzt, in dem Augenblick, da der Führer den Botschafter Großbritanniens empfängt, die Zeitungsverkäufer unter den Fenstern der Reichs-KNZ die Nachricht ihrer Generalmobilmachung ausrufen und dass Hitler die Möglichkeit hat, Sir Neval zu sagen, ich war bereit, mit Polen zu verhandeln, aber jetzt ist es zu spät, es trotzt mir, es bedroht mich, es mobilisiert eins mein Kollege und ich bestanden darauf, dass die Veröffentlichung der Entscheidung der Regierung in jedem Fall lange genug hinausgeschoben wurde, um nicht Hitler in die Karten zu spielen, ich empfahl außerdem Graf Szymbek, die für notwendig erachteten Maßnahmen, wenn technisch möglich, nicht als Mobilisierung zu bezeichnen. Der Unterstaatssekretär gab uns die Versicherung, von unserer Unterredung sofort Oberst Beck Mitteilung zu machen und wir kehrten in unsere Botschaften zurück, Paris und London über die Lage und unsere Stellungnahme dazu zu unterumrichten. Hierauf begab ich mich zu Oberst Beck. Mein englischer Kollege, dessen Residenz dem Palais Brühl näher gelegen ist, hatte bereits mit Beck gesprochen, ohne etwas zu erreichen. Meine inständigen Vorstellungen überzeugten den Minister. Er machte in meiner Gegenwart telefonisch dem Generalstab von unseren politischen Einwendungen Mitteilung und fragte, ob der Anschlag der Mobilisierungsorder einige Stunden verschoben werden könne. General Stachiewicz stimmte zu. Außerdem erhielt ich die Zustimmung des Ministers, dass in den Presseverlautbarungen über die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen das Wort Generalmobilmachung nicht gebraucht werden würde, um Zeit zu gewinnen und der deutschen Propaganda so spät wie möglich die Waffe zu liefern, die sie mit ihrem Zynismus, bösen Glauben und ihrer gewohnten Geschicklichkeit sicherlich stark ausnützen werde. Wie man gesehen hat, beschränkte ich mich lediglich darauf, die Verzögerung der Ankündigung der allgemeinen Mobilmachung zu verlangen. Mir war nicht der 401-29 August 1939 Gedanke gekommen, Polen in solcher Stunde eine Vertagung der Maßnahme selbst auf den nächsten Tag anzuraten. Ich erwartete demgemäß, dass die Anschläge der Mobilisierung am Abend an den Mauern Warschaus erscheinen würden. Es geschah aber nichts, und die Nacht verging, ohne dass die Nachricht offiziell wurde. Stern, das ist die Wahrheit. Die Tendenzhistoriker wollten es besser wissen, Denn schließlich setzte der polnische Generalstab die Mobilmachung für den 31. August, 16 Uhr fest. Krausnik, Denne, S-284, Krausnik, S-12, wohl aber erwürgte England, obgleich ihm die Angriffsbereitschaft der deutschen Wehrmacht bekannt war, am 29.8. eine Verschiebung der polnischen Generalmobilmachung um weitere 24 Stunden Wuche, S-168, aber die Westmächte widerrieten dringend, um Hitler, solange die GI-Spräche zwischen Berlin und London noch einen Funken Hoffnung ließen, ja nicht zu reizen. Hitler, dessen militärischer Aufmarsch ohne förmliche Mobilmachung längst vollzogen war. Und Polen verschob folgsam seine Mobilmachung um einen Tag, auf den 30. August, 16 Uhr unter Hinweis darauf, welche Verantwortung die Westmächte damit auf sich lüden. Hofer, S-125, unter dem Eindruck solcher Gefühle und Überlegungen bestürmten die Botschafter Frankreichs und Großbritanniens den polnischen Außenminister, diese schwerwiegende Maßnahme um einige Stunden zu verschieben. Gegen Abend entschied dann der Generalstabschef, dass die allgemeine Mobilmachung um einen Tag verschoben werden könne. Stern das ganze Getue um die Verschiebung der Veröffentlichung der Generalmobilmachung war zwecklos, weil Hitler die Tatsache der Anordnung schon am frühen Nachmittag erfahren hatte und sie Henderson schon am Abend vorhielt. Hoggans Behauptung, 719, dass die Deutschen am 29.8. nichts von der Mobilmachung gewusst hätten, stimmt also nicht. Hitler ließ sich dadurch nicht beirren, den Briten mitzuteilen, dass er am 30.8. einen polnischen Unterhändler erwarte. Stern noch früh um 1.45 Uhr ließ Henderson dem französischen Botschafter durch seinen Sekretär über die Unterredung mit Hitler, am Vortage, berichten, 402, 29 August 1939 erforderte den ganzen Korridor, von Danzig gar nicht zu sprechen, und Gebietsänderungen in Oberschlesien, einschließlich der Möglichkeit eines Befehlskehrungstausches, FGB Nummer 285, Stern nachdem Kolundra eine Unterredung mit Henderson selbst gehabt hatte, berichtet er das gleiche nochmals. FGB Nummer 287, Stern um 15 Uhr telefonierte Herr Corbyn aus London an Herrn Barnett, Sir Alexander Cadogan habe erklärt, er könne sich nicht vorstellen, wie der Reichskanzler, nachdem er seine Ziele in so kategorischen Ausdrücken verkündet habe, noch den Rückzug antreten könne, ohne einen Prestigeverlust zu erleiden. FGB Nummer 288, Stern Glasebock, der sich in Vorträgen und in seinem Buche War Deutschland am 2. Weltkrieg allein schuld, emsig bemüht, Außenminister Barnett zu Weiß zu waschen, schildert, S-504, eine Unterredung, die Barnett am Abend des 29.8. mit dem spanischen Botschafter Ligue Erika gehabt habe, er, Barnett, macht den Vorschlag, die spanische Regierung möge die Initiative es sei höchste Zeit ergreifen und einen Burgfrieden von 10 Tagen vorschlagen für die Aufnahme von Verhandlungen zwischen Berlin und Warschau, ruft er dem Botschafter zu. Nun in Kurzschrift. In dieser angespannten Lage habe es die Warschauer Regierung noch für nötig befunden, die allgemeine Mobilmachung anzuordnen. Diese Entscheidung der polnischen Regierung stelle einen neuen Schritt zum Krieg dar. Auf der Suche nach einer Quelle dieses Zitates fand ich die erste Hälfte in Bonnetz vor der Katastrophe, S-278, die andere Hälfte dagegen fand ich erst nach langem Suchen bei Barnett auf der nächsten Seite, zusammengestückelt von Herrn Glasebock aus mehreren Satzteilen, die nichts mit dem Gespräch mit Ligue Erika zu tun haben. Barnett schreibt dort, nach dem Krieg die im Übrigen berechtigte Entscheidung der polnischen Regierung stellte einen neuen Schritt in den Krieg dar. Barnett sagt also bezüglich der Mobilmachung genau das Gegenteil von dem, was ihm Glasebock in den Mund legt. Stern 22 Uhr und 15 Minuten telefonierte Kolundra den ihm vom britischen Botschafter mitgeteilten Hauptinhalt von Hitlers um 18.45 Uhr gegebenen Antwort nach Paris, der Führer rief mir aufs Neue seine Forderungen in Erinnerung, er will Danzig und den 403, 29 August 1939 Korridor. Er will auch die Beseitigung jeder Möglichkeit von Zwischenfällen mit Polen, FGB Nummer 291, Stern Corbyn telegrafierte um 23 Uhr und 35 Minuten aus London an Barnett, über das Gespräch, welches gestern Abend zwischen Herrn Hitler und Sir Neville Henderson stattfand, erhielt ich die folgenden ergänzenden Einzelheiten, der Reichskanzler gab, nachdem er außer seinen früheren Forderungen noch Schlesien zurückverlangt hatte, klar zu verstehen, dass das, was von Polen übrig bleiben würde, nicht auf eine unabhängige Zukunft rechnen könne, FGB Nummer 293, Sternbotschafter Sir Eric Phipps berichtet über eine Aussprache mit dem Generalsekretär des Außenministers, M.A.L. von Geer, in der dieser starken Argwohn über die italienische Neutralität zum Ausdruck brachte. Was Herr Elfundgeer darüber sagt, ist nicht von Bedeutung, dagegen, dass Herr Daladier endgültig entschlossen sei, jeden Vorschlag einer allgemeinen Konferenz der Art wie jener von München abzulehnen, und er bat die Botschaft Ihrer Majestät, sich von irgendwelchen Gestichten oder Vorschlägen zu hüten, die auf das Gegenteil abzielten, die aus irgendwelchen anderen Quellen stammen sollten. Nur die Ansicht des Kabinettsvorsitzenden, die durch die Minister genehmigt worden sei, hätte Gültigkeit. Herr Elfundgeer war sehr erfreut, dass die Entscheidung der Regierung Ihrer Majestät gegen eine allgemeine Konferenz erwies den französischen Vorschlag zurück, direkte Pol ebenso kräftig war nicht deutsche Verhandlungen zu führen und würde zweifellos auch denselben englischen zurückweisen, DBFP 7 Nummer 496, Stern um 23 Uhr begibt sich der Schwede Dalerus zu Göring, um sich über das Ergebnis der nächtlichen Aussprache Henderson's mit Hitler unterrichten zu lassen. Göring stürzte auf mich zu, drückte meine Hand und sagte aufgeregt, es bleibt Frieden. Der Friede ist gesichert. Er glaubte, dass nun durch die günstige Entwicklung der Verhandlungen das Eis gebrochen sei und dass die mit Polen zu klärenden Fragen leicht wögen im Verhältnis zu der Bedeutung der guten Aussichten für eine Verständigung zwischen Deutschland und England zu N. Während unseres Gesprächs schilderte mir Göring, wie er unmittelbar nach Hendersons Besuch zu Hitler gerufen worden sei, wie Hitler, Göring und Ribbentrop die Konferenz mit Henderson besprochen hätten und wie sehr alle drei mit dem Ergebnis zufrieden gewesen seien. Nach meinem Gespräch mit Göring begab ich mich Klischen Botschaft, um Henderson zu treffen. Der Botschafter empfing mich 404, 29 August 1939 sehr freundlich, aber etwas reserviert. Er teilte mir mit, dass er denselben Abend wieder mit Hitler zusammentreffen solle, um die deutsche Antwort auf die englische Not entgegenzunehmen. Auch wenn er nach dem letzten Gespräch mit Hitler in gewissem Maß optimistisch war, konnte er ein starkes Misstrauen und ein Gefühl des Unbehagens vor dem kommenden Zusammentreffen nicht verbergen. Sternbotschafter Kenner RD telegrafiert früh 3 Uhr und 44 Minuten an Lord Halifax, ich habe die in Ihrem Telegramm, DBFP 7 Nummer 430 vom 28. August 14 Uhr, erhaltene Information an Herrn Oberst Beck weitergeleitet, zusammen mit dem wesentlichen Inhalt der Antwort der Regierung Ihrer Majestät an Herrn Hitler. Oberst Beck drückte seine Würdigung der Festigkeit der englischen Antwort aus und bat mich, seinen Dank an Sie für die Übermittlung derselben zusammen mit den in Ihrem Telegramm, DBFP 7 Nummer 435 vom 28. August 18 Uhr und 50 Minuten, enthaltenen Informationen weiterzuleiten. Zweiter. Oberst Beck dachte, dass heute Nacht in Berlin eine Entscheidung darüber fallen würde, ob es Frieden oder Krieg geben solle. Dritter. Als ich ihn fragte, welche Informationen er habe bezüglich Vorfällen an der Front oder der Lage in Danzig, sagte er, dass die äußerst ernsten Nachrichten, die er heute erhalten habe, die wären, dass die Danziger Behörden jeglichen Warentransport aus Polen durch das Gebiet von Danzig eingestellt hätten. Er habe den polnischen Generalbevollmächtigten angewiesen, beim Senat zu protestieren, und im Falle er keine zufriedenstellende Antwort bekäme, war beabsichtigt, den lokalen Eisenbahnverkehr Danzigs nach Ostpreußen dort, wo er polnisches Gebiet durchläuft, zu unterbinden. Vierter. Die Polnisti-Regierung erachtete indessen die militärische Lage als äußerst ernst und um nicht einem Überraschungsangriff ausgesetzt zu sein, hat sie es als notwendig angesehen, die im Warschauer Telegramm, DBFP 7 Nummer 424, erwähnten militärischen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Fünfter. Er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass morgen in Danzig eine vollendete Tatsache geschaffen werden würde, und ich nahm die Gelegenheit abermals wahr, ihn vor der Gefahr einer Verschärfung der Lage durch eine überstürzte Handlung zu warnen, DBFP 7 Nummer 456, Stern um 12 Uhr und 15 Minuten telefoniert Botschafter Kenner RD an Lord Halifax, bitte, instruieren Sie mich dringend telefonisch, wie viel ich von den Berlin-Telegrammen DBFP 7 Nummer 450 und Nummer 455, DB Nummer 117a, B, MRBIT mitteilen darf, der äußerst daran interessiert ist, bis Mittag das Ergebnis von Hitlers Bemerkungen zu wissen. In der zugehörigen Anmerkung wird mitgeteilt, dass MA Strang 405, 29 August 1939 MA Norton telefonisch verständigt habe, dass das Berlin-Telegramm Nummer 450 MA Beck in keiner Weise mitgeteilt werden solle und dass gewisse bezeichnete Stellen im Telegramm Nummer 455 ausgelassen werden sollen, informiert, dass es in Kennards Belieben stünde, weiter Stellen auszulassen, die er nicht geeignet halte, dass sie Herrn Beat mitgeteilt würden. MA Norton wurde auch, DBFP 7 Nummer 461, Stern in den britischen Akten befindet sich ein Protokoll von Herrn Gladwinczep, dass er auf Anweisung von Sir Cadogan, dem Kanzler der polnischen Botschaft, um 12 Uhr und 30 Minuten eine Antwort der Regierung Ihrer Majestät auf Hitlers Vorschlag übergeben habe. Ich habe dem Botschafter bereits telefonisch die äußerste Bedeutung hervorgehoben, dieses Dokument absolut vertraulich zu behandeln. Der Botschafter gab eine absolute Zusicherung ab, dass er niemanden gegenüber etwas verlauten lassen werde, DBFP 7 Nummer 463, um 14 Uhr gab Camberlay in dem Unterhaus Auskunft über die deutsch-englischen Verhandlungen. Wie sich aus der dazugehörigen Anmerkung ergibt, handelt es sich angeblich um eine Abschrift der Fassung der britischen Not, die Hitler zugeleitet wurde. DB Nummer 121, Stern über die Unterredung Henderson's mit Hitler am 28.8. gab der diplomatische Hauptberater Wenz Ittetiart ein bezeichnendes Gutachten ab. DB Nummer 122, Sternbotschafter Henderson telefoniert um 14 Uhr an Lord Halifax, 1. Dalerus suchte mich heute Morgen unverzüglich nach einer Unterredung mit Feldmarschall Göring auf. 2. Dem Letzteren gemäß war Hitler völlig auf dem Laufenden über die Tatsache, dass Großbritannien nicht bluffte und kommt jetzt dazu zu glauben, dass es keinen Krieg wünscht, sondern gute Beziehungen zu Deutschland. 3. Die allgemeine Atmosphäre wäre besser und den Hauptpunkten der britischen Antwort wäre zugestimmt worden, aber es sei noch eine beträchtliche Menge im Einzelnen auszuarbeiten. Deutschland sei nicht im Begriff, irgendetwas in Schlesien zu verlangen, sondern die Rückkehr von Danzig und den Abschnitt des Korridors, welcher die Eisenbahn von Berlin nach Danzig in deutschen Händen lassen würde, geräumiges Gebiet rund um Gdynia und einen Korridor für Polen nach Danzig selbstständig. Alle Einzelheiten in Verbindung mit diesem Angebot würden höchst ver 406, 29 August 1939 nünftig sein und Herr Hitler überlegte in der Tat nur, wie vernünftig er sein könnte. 4. Gemäß Feldmarschall Göring wäre Hitler bereit, die Polen einzuladen, heute zu kommen, um die Diskussionen zu eröffnen. Hitler wäre so bedacht auf freundliche Beziehungen zu Großbritannien, dass er bereit wäre, den Polen weit entgegenzukommen. Was Göring am meisten fürchte, wäre, dass die Polen Schwierigkeiten machen würden, zu kommen, dass sie in ihrem Hass und Furcht vor den Deutschen eine vernünftige Regelung abstillagen und versuchen würden, Deutschland zu ruinieren, indem sie so störrisch wären, dass der Krieg unvermeidlich sein würde. 5. Dalierus Erläuterungen gingen stark darauf hinaus, zu empfehlen, dass die Polen nach Berlin kämen. Herrn Hitlers Gefühle zu diesem Thema müssten in Betracht gezogen werden. DBFP 7 Nummer 467.